Da sind wir wieder, die Weltraumaffen, live von unserer Weltraumstation hinter dem Asteroidengürtel. Hier ist es jetzt genau 18 Uhr. Bis das Signal bei euch ankommt, ist es wie immer ein bisschen später. Aber da arbeiten wir noch dran. Ja, heute Abend sind wir wieder ganz gut besucht. Wir haben einen Gast, den möchte ich zuerst mal begrüßen. Das ist der Pip News, @Pip News auf Twitter. Den haben wir hier auch schon mal in einem Video sehen dürfen, als er auf einer lustigen Veranstaltung war. Ach, wirklich, das war dieser Deutsche Welle Talk, oder? Ich glaube ja, wo du dich aufs Podium gesetzt hast und den Leuten irgendwie mal versucht hast zu erklären, dass es irgendwie auch normale Ansichten Ja, gibt ja. im Internet. Ja. Ansonsten war bis eben noch der Orehov da. Ich denke, der kommt. Ah, da ist er wieder. Der Mann mit dem gezeichneten Avatar. Ja. Richter Fischer ist wie immer der Chris. Morgen. Abel ist heute mal mit Gesicht und Bild anwesend. Juhu. Und der Marsaffe hat das Weltraumaffenkleid an. Ja, schon wieder die Kommentare so glatzen wie du, bla bla bla. Auf jeden Fall. Und wie er da schon steht, so total. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde mal den Chris irgendwie einblenden für alle. Und dann gucken wir mal, was uns die neue Woche so an Wahnsinn beschert hat. Ja, das erste ist schon ein bisschen älter als eine Woche. Und zwar hatten wir ja vor ein paar Wochen schon mal hingewiesen auf diesen netzpolitischen Kongress der Grünen, wo da unter anderem die Kübra Gümüşay und diverse Leute da irgendwie sich über Netzpolitik unterhalten haben im Bundestag. Und der Hartmut Danesch war also da und hat hier so einen kleinen Bericht darüber gemacht. Und ja, es ist halt wieder so, dass die Leute halt keine Ahnung haben, wovon sie reden, und das ist alles so ein technikfeindliches Zeug, also irgendwas mit Algorithmen, und die Algorithmen sind so böse, und dass man ja, ach ja, Sascha Lobo war auch dabei, dass man ja keine Drohnenkämpfe fliegen sollte, weil man das ja mit Menschen dann machen muss, weil angeblich die Drohnen unberechenbar sind. Und wo dann der Hartmut Danesch, der Informatiker ist, hier schreibt, dass die Drohnen ja Computer sind und Computer ja eigentlich per Definition Rechenmaschinen sind. Mit anderen Worten, sind die auch nicht unberechenbar. Und was ich hier vor allen Dingen lustig fand, ist dieses von der Keynote von dieser Fräulein York von der Electronic Frontier Foundation, schweres Wort. Die ist bei uns auch schon mal auf, also wurde schon mal eingeblendet damals. Das war die Frau, die diesen Spruch abgelassen hat mit Zensur alleine reicht nicht gegen den Hass im Internet. Und die hat jetzt hier diese Keynote gehalten und dabei auf etwas verwiesen, was hier auch schon mal Thema war, bei uns, nämlich das mit dem bei Instagram gelöschten Foto einer Frau mit Menstruationsfleck im Schritt. Man erinnere sich an unser Video. Da hieß es nochmal, wenn es mal nicht so abläuft, wie es soll. Und darauf hat diese Frau jetzt hier in diesem netzpolitischen Talk sich irgendwie bezogen und irgendwie behauptet, dass man Frauen ja eher zensieren würde im Internet. Auch sehr schön, dass Männer können Krieg und so sich problemlos verblutig abbilden lassen, aber für Frauen geht das nicht. Ja, ich werde mich auch demnächst irgendwie mit irgendwelchen Körperflüssigkeiten, die ich abgesondert habe, ablichten und dann gucken, ob YouTube das löscht. Ach, du bist ja echt Ja. konservativ hier mit deinen eigenen Körperflüssigkeiten. Was ist denn los da? Der Traust dich nicht, Danisch hier progressiv zu sein? erklärt das auf jeden Fall wieder ganz gut, indem er halt eben sagt, dass ja auch so Bilder vom Krieg irgendwie sind ja auch eine Geschichte. Da ist ja irgendwas passiert, damit die Leute bluten. Und naja, die Menstruation von irgendwelchen Frauen, da steckt ja nichts dahinter. Ne? Also Ich alles mag andere. die Formulierung, wenn die Frauen einfach nur rumliegen und ohne jedes Zutun oder Besonderheiten anlasslos von selbst bluten. Einfach so da liegen und auf einmal einfach so bluten, einfach so. Ja, ich meine, das Ding ist halt, wenn das ein Bild aus irgendeinem Krieg ist, macht es halt schon einen Unterschied, ob die Zivilisten oder die Soldaten blutüberströmt sind oder nicht in dem Foto. Und ich finde es dann schon merkwürdig, wenn man das dann da rauslöschen würde. Also wenn wir sozusagen nur noch Bilder vom Krieg bekommen würden, wo niemand mehr blutet. Dann haben sie hier so ein Beispiel gebracht von einem Geldautomaten, der halt die Leute irgendwie abscannt und die Muslima mit Burka, die hat dann da kein Geld abheben können und deswegen ist das natürlich Diskriminierung von Minderheiten. Das finde ich echt gut. Euch, ne? So Facial Recognition mit Burka-Technologie. So, keine Gesichtsmerkmale, überhaupt nichts. Ah, ich hätte da einen Vorschlag, wie man das umgehen könnte, die Diskriminierung da. Man gibt den Burka-Trägerin, man tut ihnen einfach einen Chip in die Hand rein und dann, weißt du, dann müssen sie es nur drüber heben. Und im Falle von einer Radikalisierung haben wir auch schon für die Drohnen. Aber was ist, wenn die sich die Hand abschneiden und jemand anderem geben? Das ist doch total störanfällig, was du da machst. Ach du Leute, ja, das für mich ist das nicht so verstörend. Für mich ist es eher verstörend, das ist so eine 2016-Version von, ach, wir geben den Leuten einfach eine Nummer auf die Hand tätowiert. Nee, aber ich meine, warum gibt es eigentlich nicht solche Solidaritätskundgebungen für Motorradfahrer? Weil an jeder Bank siehst du diese diskriminierende Zeichen, dass du nicht mit Motorradhelm da reingehen darfst. Oh. Ja, okay, also, ja. Ich finde, da sollte auch mal was gemacht werden. Ja, wenn du einen langen Bart hast, den abrasierst, dann erkennst du dich auch nicht mehr. Aber was ist, wenn wir so eben die Schnittmenge betrachten würden zwischen muslimischen Frauen, die Motorrad fahren? Oh. Mit Helm und Burka in die Bank gehen, muss eine Möglichkeit sein. Ich finde auch. Die sind ja dann auch doppelt diskriminiert. Ja, das ist eine eigene Kultur ja auch, ne? Ich meine. Ja. Aber man hört ja doch, dass die Biker-Gangs jetzt auch viele muslimische Mitglieder haben. Vielleicht bewegt sich da was. Also mit Burka und mit Motorradhelm, so sahen die Spezialeinheiten in Equilibrium aus. Also in so einem Science-Fiction-Film. Gut, der hat noch eine Kalaschnikow, aber ja. Ja, auf jeden Fall regte sich dann auch darüber auf, dass sie auf einer Konferenz war, wo sie kostenlos teilnehmen durfte. Die anderen Leute mussten $1,000 pro Tag bezahlen. Und irgendwelche Leute haben dann die Obdachlosen dafür bezahlt, dass sie mit einem Router auf dem Rücken rumgelaufen sind und dafür haben die dann $20 bekommen. Das ist dann Homeless Hotspots. Oh Gott, das hat der Dahnestand, der Vortrag war symptomatisch. Naja, aber mal ehrlich, das ist eigentlich nicht so dämlich. Eigentlich ich habe Arbeitsplätze. Also, ja, schon, eigentlich ist es nicht unbedingt. Sie hätten ihnen halt, also ich hätte es cooler gefunden, sie hätten ihnen das Gehalt gezahlt, was so jemand wie die an einem Tag verdienen dafür. Das wäre ein Zeichen gewesen, aber ihnen $20 zu geben, finde ich auch ein bisschen, ja, bisschen wenig. Wow. Ja. Zumindest so $5-6 die Stunde sollten es schon sein. Nee, warum nicht? Als wenn ich ein Zeichen setzen will irgendwie und wenn ich nur irgendwie billiges WLAN haben wollte, dann fände ich es auch billig. Aber wenn ich ein Zeichen setzen will, dann bezahle ich dir halt mal einen Tag, so wie ein Softwareentwickler oder was auch immer da für Leute auf dieser Tagung waren. Genau, umverteilen. Oder Leute, ein Gerät, das, wenn man da Pfandflaschen reingibt, Wi-Fi ausgibt. Denkt mal drüber nach. Ja. Ja, also da war ja halt bei diesem, mit dem, das ist dieser Vortrag hier mit den Drohnen und so weiter und das auf jeden Fall interessant daran, dass er halt wen darauf anspricht, auf das, was die da irgendwie behaupten, halt dieses mit der Berechenbarkeit und dann die eine davon der Diskussion irgendwie so sagt, ja, das hat mir ein Experte erklärt, irgendwie so nach dem Motto und er dann halt darüber gelacht hat und als das Ganze dann vorbei war, hat er sich dann irgendwo hingesetzt, um sich das zu notieren und da kam dann da so ein White Knight irgendwie an und hat ihm halt einen vom Pferd erzählt, dass das ja nicht gehen würde, dass er da irgendwie lacht und so über die Leute. Warum nicht? Genau, macht mir deftige Vorwürfe, er fände es sehr schlecht, dass ich in der Veranstaltung ständig schäbig gelacht habe, das ginge so nicht. Das ist halt, ich weiß nicht, Emotionen verboten und so. Ich meine, Lachen ist eigentlich die Reaktion vom Gehirn auf einen unerwarteten Input. Und wenn dann sich jemand besonders dumm anstellt, wenn er einen Vortrag hält und jemand Intelligentes im Publikum sitzt, dann lacht er halt dann auch. Also, kann auch Lachen so eine Form sein davon, dass man zuallererst überhaupt einen Zuhörer hatte, der einen Input bekommen hat. Also, ja. Man wird auf jeden Fall in irgendeiner Form ein Feedback bekommen, und wenn man nicht damit zufrieden ist, zu sagen, nö, das ist gemein. Emotionen sind keine Argumente. Also. Ja. Und dann kam der Argumentationsbrüller. Er meinte, die hätten nun mal nicht mein Fachwissen. Wenn das eben so sei, dass ich das von jemandem gehört habe, dann sei das eben so. Dann müsste man das halt eben so akzeptieren. Das ist einfach so ein Kreisschluss. Ja, aber das ist das Hühnersuppe kochen, damit der Gletscher nicht kalbt. Also das ist so diese Queer-Theory-Scheiße. Ja, dann akzeptieren wir das halt, wenn er halt irgendwie seine Statistik nur mit 3 Leuten gemacht hat. Das ist halt seine Art, ja. Warum soll die dafür deswegen weniger aussagekräftig sein als eine mit 1000 Probanden? Da geht es so. Um Politik, da geht es um Entscheidungen, die getroffen werden von Leuten, die das dürfen, ne, wie wir irgendwie verfahren dürfen in Zukunft. Und ja, da sitzt jemand, der Ahnung hat, und da sitzen Leute, die keine Ahnung haben, und die keine Ahnung haben, sind die Entscheidung treffen. Der andere ist der hinterher drüber bloggen kann und hier auch angemeckert wird. Also früher haben Leute eigentlich gewollt, dass sie jemanden haben, von dem sie ausgelacht werden, damit sie fragen können, warum sie ausgelacht werden, um dann zu lernen, was daran so merkwürdig war, um sich zu bessern. Aber ja, also, ja. Hass und Meinung im Netz. Hybra, ja. Gümüşay. Von der kriege ich Kopfschmerzen. Oh nein, nicht schon wieder, nein. Die redet ohne Luft. Ich habe PTSD von der. Ja, das war wohl auch hier, er meint hier, da kommt ständig die Worte Hass, Gewalt, Hass, Gewalt, Hass, Hass, Netz, Netz, Netz, Hass, Gewalt und so weiter. Und Rassismus natürlich, Rechtspopulismus. Und Hass. Und vor, genau. Ja, aber das fasst das ganz gut zusammen. Ja. Also was sich so von sich gibt. So. Und die behauptet dann, dass Terroranschläge von rechts nicht als Terror bezeichnet werden. What? Mir brennt da eine Frage auf den Nägeln. Warum reden die nie von links her? Whataboutism ist Kinderkram, Danisch. Fragst du mal die Anetta. Oder wir sagen einfach unvermute. Ich fände, dass die Fragezeichen-Kategorie ruhig größer sein dürfte und dass dann alle Extremisten ein bisschen was auf den Sack bekommen. Also so nach dem Motto, so, wenn wir jetzt, keine Ahnung, 50 Dinge haben, die nicht aufgeklärt sind, dann gebe ich Geld für Extremismus, Vorbeugung für alle 3 Fraktionen aus, also links, rechts und religiös. Also. Aber nee, es ist eh alles nur rechts. Das ist bekannt. Auf jeden Fall. Ist ja auch eine schöne Frage von ihm da. Warum nennt man den Senf, den die da veranstalten, eigentlich nicht Linkspopulismus? Ja. Das ist eine gute Frage. Ja, genau, das ist jetzt hier dieses Hate Speech, Speed Dating mit dieser einen Dame hier von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und der frauenpolitischen Sprecherin der Grünen, die ja hier auch schon ein paar Mal ihren Auftritt hatte. Und ja, und da geht es natürlich wieder um Feministinnen und wie böse alle zu denen sind. Und das ist dann halt Hate Speech. Und das der Resümee hier drunten war dann irgendwie, redet dann hier noch von Gina-Lisa Lofink. Und dass den ganzen Kram, weil die ja hier alle meinen, dass so Falschbehauptungen halt Hate Speech wären, dass diese Falschbehauptungen hier und die ganzen Leute, die das gefressen haben und verbreitet haben, aber warum nennt man das nicht Hate Speech? Zeigt mal wieder, wie verlogen und ideologisch das alles ist. Ja. Hate Speech ist das, was ihnen politisch nicht in den Kram passt, ja. Und auch wieder halt gleich wieder die Ankündigung, Hate Speech ist Homophobie, Hate Speech ist Frauenfeindlichkeit, Hate Speech ist Rassismus. Ja, und das ist das Beste hier, Hate Speech, also die Abweichung vom Parteiprogramm der Grünen ist. Ich glaube, das sehe ich auch so. Also. Aber wo kommen wir denn da bitte als Gesellschaft hin, wenn wir uns danach richten, was Hate Speech ist und nicht mehr danach schauen, was korrekt ist? Vor allem finde ich auch, der Schwulenhass jetzt von Faschisten oder von Kommunisten ist auch grundverschieden zu dem Schwulenhass von Religiösen. Also das hat alles eine andere Qualität, eine andere Herangehensweise. Da kann sich einfach nur den Hate Speech Begriff drüber stülpen über eine grundlegende andersartige Motivation, warum jetzt zum Beispiel ein Schwuler von einer bestimmten Ideologie gehasst wird. Also ich weiß nicht. Also Ich meine, in der Sowjetunion war es so, dass man die Schwulen, also dass, wenn du ein Regimekritiker warst oder wenn du aufgemuckt hast, dann hieß es ja, der ist homosexuell und dann bist du ins Gulag gekommen. Ja, das war aber nicht nur das. Du hast zum Beispiel, das hat auch schon gereicht, wenn dir einfach mal die Essensmarken weggenommen werden und dann deine gesamte Familie geächtet wird als ein Teil sozusagen als Volksverräter. Ja, das Problem war ja daran nicht, dass da eine Person wegging, sondern dass da die gesamte Familie bis in Generationen hinweg so gebrandmarkt wurde. Ja, das war halt auch noch so ein Ding. Das ist einfach so behindert. Einfach die Idee von Hate Speech, ich meine, warum? Warum sind die Leute, die sagen, dass wir wissen, was wir hier tun, die Leute, die dann Hate Speech einbringen, was eigentlich sich selbst zersetzt? Denn wenn überall Hate Speech ist, dann ist Hate Speech nirgendwo, dann ist der Begriff überflüssig. Ja, es wird absolut aufgeführt. Wichtig, weil das halt zum Schutz von deren Safe Space und so dient. Ne? Hate Space, Alter. Und das ist ja auch schon, ne, wie ihr wieder schreibt, die reden halt die ganze Zeit von Filterbubble und Echokammer. Das ist auch so ein Republika-Kram, ne, wo sie dann einmal den Fischer haben sie das ja auch gefragt, wie man die Leute dann erreichen könnte und so. Und im Endeffekt machen sie es aber nie. Die wollen es nicht hören, die wollen den Leuten zuhören, die wollen es nicht für möglich halten, dass vielleicht eventuell sich auch irgendwas dahinter verbergen könnte und dass sie eventuell die falsche Ansicht haben zu diesen Themen. Das ist ja nicht gewünscht, ne? Aber das ist halt schon geil, wenn die Ideologie sagt, alle anderen leben in der Filterbubble und in der Echokammer, aber wir nicht. Weißt ja. du, wir, ja, die natürlich. Identitätspolitik, das ist gut und alle anderen leben in der Filterbubble, weil die grundhafte Idee unserer Ideologie noch nicht erkannt haben, weil sie diesem herausragenden Ziel, neue Menschen zu schaffen, nicht angehören. Weißt du, wow. Naja, guck mal, vielleicht ist es aber auch so, dass diese Ideologie durchaus erkannt ist und einfach nur ganz bewusst dominant vertreten wird. Ich glaube gar nicht, dass die alle so dumm sind, dass sie gar nicht merken, was sie da tun, sondern ich halte das eher für so parteipolitische Machtinstrumente, um halt, sagen wir mal, die Konkurrenz niederzumachen. Ach du, das kann durchaus plausibel sein. Das Ding ist einfach nur, dass es bei Revolutionen solche useful idiots gibt. Leute, die Gutmenschen sind und meinen, sie würden das Richtige tun, aber im Endeffekt das Falsche machen. Und da ist es eigentlich egal, warum. Also deshalb würde ich auch wirklich sagen, es ist zweitrangig, darauf zu schauen, was das Motiv hinter einer Handlung ist, sondern primär ist es wichtig zu schauen, was gemacht wurde. Und was hier passiert ist, so das nach und nach Abbauen von Werten in der Gesellschaft, die erst ermöglicht haben, dass man ein Safe Space zu dem macht, was es jetzt ist. Ja, ich meine, das ist halt das Ding. Man gibt den Leuten eine Plattform, eben weil wir in einer freien Gesellschaft leben, wo man Leuten Plattformen geben kann. Ja, also es gibt sicherlich die einen und die anderen Leute. Also es gibt sicherlich welche, die davon überzeugt sind, von diesen ganzen Dingen. Und es gibt sicherlich auch die, die das bewusst als Mittel irgendwie nehmen. Und so Leute wie die Witzereck und so, und auch diese Schwupps oder wie heißt da, die frauenpolitische Sprecherin und so, die würde ich auf jeden Fall bei denen, die das wissen, dass es Quatsch ist, einordnen, die das halt benutzen, um da irgendwo mit loszulegen. Weil dafür, also ich kann es mir auf jeden Fall schwer vorstellen, dass man es schafft, immer so perfekt quasi das alles darzustellen, dass man gerade so eben so viel offen lässt, dass man sich da auch nicht ausliefert, also zum Beispiel halt nicht klar benennt, wer jetzt diese ganzen bösen Sexisten und so sind, weil wenn man das machen würde, dann gäbe es ja wieder Leute, die das dann prüfen können und so, oder jemanden, der dann sagt so, nee, das ist eine Verleumdung, ihr sagt hier gerade was ich nicht gemacht habe, nicht gesagt habe, und deswegen hält man das dann ja dann schön vage. Also das beste Beispiel ist eigentlich dieses von dem Institut hier von den Grünen, ich vergesse mal wieder, wie es heißt. Böll-Stiftung, genau. Wo sie da über die Männerrechtsbewegung da reden. Und da haben sie ja irgendwie so ein rechtes Forum irgendwie. Und dann halt diese Agens e.V. und Mandat, diese beiden Vereine. Und dann wird das halt eben immer, also es wird was geschrieben über das rechte Forum und die anderen sind dann halt, werden dann halt dazu erwähnt. Und wenn jetzt sich jetzt einer beschweren würde, dann könnte man sagen, naja, das haben wir ja nicht gesagt, wir haben ja über dieses rechte Forum geschrieben. Und jeder andere hat dann aber trotzdem das in dem gleichen Zusammenhang gehört und denkt dann halt so, ja, das ist halt so charakteristisch für diese Vereine jetzt auch und für alle so. Hm. Und das kann mir keiner erzählen, dass das Zufall ist. Also das so hinzukonstruieren, dass man da gerade so eben noch sagen kann, so... Du kannst nicht wirklich selber dran glauben, wenn du es so gut formulieren tust. Aber die Basis schluckt es natürlich. Aber bei den sozusagen, bei den in Anführungszeichen Chefideologen oder die dann die Think Pieces schreiben, da bin ich mir auch einfach nicht sicher, weil du einfach sozusagen außerhalb der Doktrin denken musst, um das wirklich so niederschreiben zu können. Also. Ja, man sagt ja auch nicht umsonst, dass wenn man sein Gegenüber ernst nimmt, man erstens viel mehr über seine Position richtig nachvollziehen kann, weil man schon die Absicht hat, ihn zu verstehen und dass man sich selbst auch durch den Gegenüber besser verstehen lernt und halt generell größere Sachen halt erkennen kann. Und ich finde auch sehr das Fazit gut formuliert. Am schlimmsten finde ich, dass sie zwar zwei Lieblingsworte haben, die immer wieder fallen, Filterbubble und Echokammer, aber nicht merken, dass sie genau das selbst veranstalten und sich durch ständige Selbstbestätigung und systematisches Ausschalten jeder anderen Meinung immer tiefer in die Dummheit schaukeln. Das ist halt wirklich sehr schön zusammengefasst. So. Ich finde es auch witzig, wie das Fazit allgemein eigentlich genau das spiegelt, was Abel nach seinem Besuch auf der Republika gesagt hat. Seicht, oberflächlich, substanzlos, inkompetent, belanglos, themenlos, verschwafelt, anmaßend und ergebnislos. Ja, und auch noch so ein bisschen feindselig. Ne? Hm. Also ja. Das erwarte ich halt eigentlich auch, wenn man bei der Republika daraus sagen würde, dass dann auch so 5 White Knights sind, leicht darstellen, die einen belehren wollen. Also wenn ich der Danisch wäre und die Leute haben, ich weiß ja nicht, ob du bei so einer Dings so ein Schildchen anhast oder so, wo dein Name draufsteht, da hätte ich schon keinen Bock, wenn ich eher wäre, wenn dich jemand erkennt und mal kurz... Ja, also bei diesem Dare the Impossible haben sie ihn ja dann auch irgendwann rausgeworfen und gemeint, das wäre ein Platz für Frauen oder irgendwie so. Ja. Stimmt, das war diese Geschichte, ja, ich erinnere mich. Ich meine, und was er denn für ein Blogger wäre und so ein Zeug. Und ich meine, gut, also ich hatte da damals ein Namensschild dran, aber das war ja auch so ein Fachgespräch, wie wir das da genannt haben, wo ich da war. Und der Absatz ist aber auch schön hier. Damit symptomatisch einhergeht, dass sie Heulbojen wie Sascha Lobo oder Kübra Gümüşay einladen, die laut schreien, aber nichts sagen, aber keine Minute drauf verschwenden, mal echte Problemanalysen zu betreiben oder Handlungsstrategien zu entwickeln. Das wollen sie gar nicht. Sie haben gar nicht die Absicht, Probleme zu lösen, sondern leben davon, über Probleme zu krakeelen, zu schreien, davor Angst zu haben, sich zu emotionalisieren. Und da haben wir wieder mal Gamergate. Ne? Gamergate war echt die Miniatur von dem, was in der Gesellschaft abgeht, weil es genau die gleichen Anita Sarkeesians, Zoe Quinns und wie sie alle heißen, die sich da versuchen, ein nettes Nest zu bauen. Ich finde auch den 2 Punkte darüber ganz schön. Damit einhergeht Inkompetenz. Alle schimpfen sie auf Algorithmen. Keiner hat verstanden, was Algorithmen sind. Und dass sie damit den Falschen beschuldigen. Aber der Begriff hört sich so schön griffig böse an. Also findet das auf emotionaler Ebene statt. Ich meine, ich hatte auf der Republika gab es ein Panel, wo sie über Dekolonisierung von Südamerika gesprochen haben. Und da haben sie als revolutionären Akt einen Twitter-Account aufgemacht, wo sie ein Copyright-geschütztes Bild von den Mayas gepostet haben, was dann einen Takedown bekommen hat. Und da meinten sie, damit tun sie gegen den imperialistischen Westen kämpfen. Ja, und genau. Ich dachte mir dann so, okay, das ist jetzt echt cool, was ihr da macht, aber vielleicht sprecht ihr einfach mal über das GTAI oder Mercosur, neue Freihandelsabkommen und darüber, dass man eure ITler zu sehr wenig Geld sozusagen anwerben kann, dass sie für Unternehmen hier im Westen arbeiten. Vielleicht tut ihr doch da einfach mal eine 2% Aufschlagsteuer vorschlagen, die einfach in euren Staatshaushalt geht, wenn so Geschäfte getätigt werden. Wäre das nicht vielleicht so irgendwie was interessantes Netzpolitisches gewesen, anstatt zu sagen, wir haben einen Twitter-Account, auf dem Bilder gepostet werden, die gelöscht werden, cause imperialism. Ach du Ebel, das mag jetzt vielleicht merkwürdig klingen, aber die Antwort ist echt simpel. Das ist hier gerade von dir echt einfach Erklärung. Also ja, es tut mir leid, ich entschuldige mich. Mischst dich hier einfach rein mit deiner Vorstellung von Standards und von Ideen. Ja, weißt du. Aber hier war ich ja so ein bisschen baff, muss ich sagen. Wo nur noch von Imageberatern, PC-Tugendwächtern und Juristen abgeschliffeneres Zeug geredet wird, möchte ich weder Redner noch Zuhörer sein. Unterschreibe ich sofort, aber dann gucke ich, wer das gesagt hat und dann bin ich doch so ein bisschen, hä? Weil also eigentlich PC heißt in dem Fall Political Correctness, sollte ich dazu zu sagen, nicht passende Computer. Bible bestätigt das. Und was ich vor allen Dingen auch sehr lustig fand in dieser Sache ist, wer hier direkt darunter als erster kommentiert. Nämlich mit homophobe, frauenfeindliche und rassistische Äußerungen sind für die total okay. Dann bitte keine Äußerung zu Hasskommentaren oder ähnlichen. Und was hat er hier in seinem Bild hier? Ich weiß nicht, ob ich es lesen kann. Republika steht da drauf. Also ich finde allein schon, diese Aufforderung, also sie haben so und so und so und so Ansichten, dann dürfen sie sich bitte nicht zu diesem Thema äußern. Was ist das? Das ist so tief in den Köpfen drin bei denen. Ich verstehe das einfach nicht. Und ich meine, der Klaus Kleber, ich finde es halt auch schon lustig so. Der ist ja auch Mitglied der Atlantikbrücke. Und wenn wir ein gemeinsames Kriegsziel in der NATO auswählen, dann tut man sehr gerne diese PC-Crowd aktivieren, um zu sagen, guckt mal, da gibt es Homophobie, wir sollten da mal Truppen hinschicken, um Mädchenschulen zu bauen und Brunnen zu bohren und Homosexuelle zu schützen. Also das finde ich beim Klaus schon echt interessant. Also nichts generell gegen die Atlantikbrücke, aber jedes Mal, wenn ich seinen Namen sehe, dann sehe ich so in Klammern dahinter Atlantikbrücke. Da kannst du auch dort lesen, da bist du besser drüber informiert, was die Atlantikbrücke machen möchte, wie wenn es der Klaus Kleber dir uminterpretieren tut. Also glaubwürdig ist der Bube jetzt auch nicht unbedingt. Und dass er sich dann sozusagen drüber chauffiert, dass Leute einem gewissen Narrativ folgen, finde ich halt schon irgendwie so, ja, ich keine Ahnung. Weißt du, ich meine, wer ist denn pro-homophob oder pro-frauenfeindlich? Das, ja, genau so, wunderbar. Du hättest noch am besten noch drei Klammern links und drei Klammern rechts haben. Und ich meine, wie gesagt, weißt du, Atlantikbrücke, ich möchte es nicht per se gut oder schlecht reden, aber einfach nur atlantikbrücke.org, lest euch dort den Kram durch, damit seid ihr wesentlich besser informiert und könnt euch Tagesschau in Sachen NATO-Außenpolitik komplett sparen und wisst am Ende sogar noch mehr drüber. Also, ja. Aber da ist ja nicht nur der Klaus, da sind ja noch viele, viele andere Leute, die uns täglich sagen, was wir für schreckliche Hater sind und so. Ist der Özdemir, ist doch da zum Beispiel auch, wenn ich mich nicht irre. Also, ja. Ja, und der Stefan Liebig von der Linken ist da, glaube ich, auch drin, der hier zu dem Berliner Antideutschflügel gehört. Aha. Katrin Göring-Eckardt auch. Und Güle Westerwelle war auch drin. Rössler, Claudia Roth. Das meine ich damit so. Man kann das sehr gut instrumentalisieren, diesen PC-Culture-Scheiß, wenn es dann darum geht, ein außenpolitisches Ziel zu verfolgen. Aber sich dann so drüber chauffieren, so, hohoho, wie könnt ihr nur so eine Rede halten? Ja, aber wisst ihr, das ist das Ding, was ich halt mit dieser ganzen PC-Culture halt habe, ist, mich freut es, dass der ursprüngliche Gedanke, den die Leute haben, wenn sie da gerade anfangen, gut ist, also korrekt ist, nämlich die Frage danach, was ist richtig und was ist falsch, davon muss ich einfach ausgehen. Und dann wird das jedoch ganz schnell dazu, eben durch diese Kappe von Political Correctness, die sich selbst auflegt, ja, zu dem, dass man sagt, ja, okay, das, was nicht wehtut, ist richtig. Und das ist halt einfach nicht wirklich so, dem ist halt nicht wirklich so. Das wird sehr gefährlich, sehr, sehr schnell, denn das geht ja dann nur um die Wortwahl und um Tone Policing. Ja, du darfst halt nicht an so ein Konzept glauben. Das ist das Problem. Glaub nicht an ein politisches Konzept. Kenn's, weiß, wie das funktioniert, aber glaubt nicht an irgendein Kollip. Also einfach der Glaube dahinter, das ist das große Problem. Ja. Ich glaube an die Schweiz. Schweizer Aufschrei! Lesbenorganisation Schweiz erklärt ihr Problem mit schwulem Sexismus. Genau. Es sind nämlich, also es wird. Was ist das? Spirit Cooking. Das ist im Endeffekt das Gejammer praktisch im Nachgang vom Schweizer Sexismus-Hashtag, in dem ja auch großenteils gejammert wurde, dass praktisch die Lesben in der LGBT-Community zu kurz kommen. Ja? Und dass der schwule Sexismus ein Problem ist. Also wir sind endgültig an dem Punkt, wo es nicht mehr darum geht, irgendwie mit dieser progressiven Haltung eine bessere Welt zu schaffen oder so, sondern jetzt geht's untereinander wahrscheinlich in Flügelkämpfen die nächsten, was weiß ich, wie viele Jahre drum, welche sexuelle Orientierung nun die beste oder die mächtigste oder was auch immer ist. Ich verstehe es nicht so ganz. Naja, wobei die Diskussion auch keine neue ist. Wenn ich hier mal zum Beispiel die Siegessäule als Organ der Homo-Community in Berlin heranziehen kann, war da schon länger auch ein Zoff zwischen den Lesben und weiß ich was und den Homos zu beobachten, weil die Frauen sich halt immer unterbuttert fühlen. Andererseits aber auch durch knochentrockene Humorlosigkeit glänzen. Also es geht wirklich um die phallische Form der Siegessäule, oder was? Oder? Ja, also da wurde halt immer bemängelt, dass die Siegessäule zu viel für Schwule da ist und dass die Lesben einen größeren Platz haben wollten, nachdem aber auch erst ihre ganzen Lesbenmagazine grandios gefloppt sind. Also früher gab es ja dann auch so, weiß ich, Muschi-Mac oder den Versuch, irgendwelche Frauen-Lesbenmagazine zu starten, die aber alle nicht geworden sind. Weil die halt auch einfach nicht so unterhaltsam waren, muss ich mal sagen, so als Konsument, als einfach Leser. Die waren halt einfach langweilig. War dann halt so alles so ein bisschen rumgeheult, Pink-Stings-mäßig. Also damit konnte man halt keine Leserschaft ziehen. Danach wollten sie halt dann plötzlich ihren Anteil an der Homo-Community haben. So meine Beobachtung. Also es geht auch wieder so ein bisschen um Einfluss und Wichtigmacherei. Aber wenn ich hier schon die Lesbenfeindlichkeit und Unsichtbarmachung von Lesben, das ist so unsichtbar. Ich kenne diesen Namen hier, der ist mir vor ein paar Jahren schon mal begegnet, als diese Luise Push-Nummer war hier mit German Wings und so. Diese Person hatte mich da bei Twitter angeschrieben, dass ja das Wort, ich glaube es war, ja genau, Humanismus, das stünde ja nicht für Frauen, weil das ja von Lorben kommt und das heißt ja Mann. Oh Gott, ey. Und woraufhin ich dann nur geantwortet habe, also sind Ihrer Meinung nach Frauen keine Menschen oder was? Darauf habe ich aber dann keine Antwort mehr bekommen. Mir ist gerade aufgefallen, dass Weiß erstaunlich wenig Gendersterne oder Gender Gaps benutzt bei ihren eigenen Artikeln. Kann es sein, dass sich da schon so die Gesetze der Faulheit bei Sprache durchsetzen und man lieber weniger schreibt und um das finde ich vor allen Dingen sehr schön hier, dieser Trennstrich bei LGBT-Plus-Community. Nein, LGBT-Plus-Minus. Ja. Plus-Minus ist gleich Apostroph. Da fehlt ein P. LGBT-Plus-Minus-Community. Ausrufezeichen. Was muss ich bitte tun, um Lesben unsichtbar zu machen? Ey, siehst du doch da, die einseitige Berichterstattung der Medien, die lesbische Frauen ausblendet und schwule Männer als Repräsentanten der ganzen Szene darstellt. So einfach ist es nicht. Ja, nur weil die eine überragende Mehrheit da drin bilden, heißt das ja nicht, dass die immer eine überragende Mehrheit auch dann die repräsentieren sollten. Okay, aber Leute, hier ist halt das Ding. Wenn irgendjemand repräsentiert wird, und dann etwas für diese repräsentierte Gruppe gemacht wird, kann die andere Gruppe das dann nutzen oder nicht? Das ist genauso wie mit so Anlaufs- und Hilfestellen. Ja? Wenn es eine Gruppe hat, dann habe ich doch auch die Möglichkeit, die Ressourcen zu gebrauchen. Die sind meistens neutral gehalten. Man muss das nicht so gendern. Man muss nicht unbedingt so eine Ecke haben, nur für Lesben oder eine Ecke nur für männliche Schwule. Ich finde, dass Lesben und Schwule, dass sie auch einfach so zur Gesellschaft gehören, ohne Special Plus Privilege, Sternenbanner und extra Representation. Aber ich denke, das ist ein Unsichtbarmachen von sowas, eher sowas mit Kalifat zu tun hat, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß nicht, vielleicht sind die Schweizer da auch mehr kalifatmäßig unterwegs, wie man das bisher angenommen hat. Man muss ja auch sehen, dass das einfach nicht stimmt. Den Friedenspreis des deutschen Buchhandels hat vor 2 Wochen oder einer Woche die Frau Ehmke bekommen, bekennende Lesbe. Ellen Page ist eine super bezahlte Schauspielerin, bekennende Lesbe. Anne Hesch, Lesbe. Ellen DeGeneres, eine der bestverdienendsten Medienpersönlichkeiten der USA, Lesbe. Melissa Etheridge, Lesbe. Also das ist einfach gelogen, dass das lesbische Frauen in der Öffentlichkeit ausradiert werden. Das aber hör mal, da würde man halt sagen, dass, ja, das ist ja genau das, was mit den Schwarzen in Amerika war, dass man da gesagt hat, hier, einige Schwarze haben doch Erfolg, was willst du denn? Es geht nicht um Erfolg. Es hieß, es ging da um die Repräsentation von Lesben in den Medien. Darum ja, das meine ich halt mit Erfolg definiert. Das meine ich als Erfolg in dem Fall definiert. Ja, dass aber es in den Medien gibt. Aber so funktionieren Medien doch, dass sie Beispiele zeigen. Also für meinen Alltag würde sich auch niemand interessieren. Also, ja, natürlich, die eigentliche Frage, die da gestellt wird, das eigentliche Thema, was da aufgeworfen wird, ist, warum wird die gezeigt zum zweiten Mal und nicht ich? Ja, das ist die eigentliche Frage. Warum zeigt man dieselbe schwule Person immer und immer wieder und nicht andere schwule Personen in der Hoffnung, dass man selbst dann einmal so gezeigt wird? Eigentliches Hashtag Aufschrei, ob jetzt Schweizer Aufschrei oder deutscher Aufschrei, das ist Hashtag meine Medienkampagne, ich bin auf dem Weg, eine öffentliche Person zu werden. Eine Person des öffentlichen Lebens. Das ist eigentlich alles. Das ist Hashtag Aufmerksamkeitsbedürfnis. Ja, eben. Ich finde, ich habe das gerade wirklich ganz gut zusammengefasst, weil das ist ja eigentlich das, wohin es wirklich dann führt. Deshalb sind da auch mehr dieselben Leute, die von Nichtrepräsentation in den Medien schreien, sind die Leute, die diese Blogs schreiben, die von Weiß engagiert werden, für sie zu schreiben und so weiter. Und dann reden sie einfach weiter davon, weil das ist das Einzige, was sie kennen. Und mich würde es echt interessieren, was Rock Hudson dazu zu sagen hätte. Den würde ich zu dem Thema gerne mal interviewen. Wenn er nicht tot wäre, ist ja da einer der ersten Schauspieler, die an AIDS gestorben sind damals. Und der musste das ja im Endeffekt alles im Geheimen leben. Ich wüsste gerne mal, wieso jemand zu dem Gejammer steht da. Hm. Oh, ich werde nicht gut genug gesehen. So jemand, der wirklich unter Druck gestanden hat und das verstecken musste und heiraten musste und solche Sachen, ja. Ich glaube, das geht auch so auf so pathologischen Narzissmus zurück, ja, weil man eigentlich so ein Selbstbild hat, so als Mensch hat man ein Selbstbild von sich selbst und wenn man das in der Welt verwirklicht sieht, fühlt man sich vervollständigt und ganz gut so zufrieden mit sich selbst, wenn man weiß, dass man halt ja was hinterlässt und eine Spur hat von sich. Und wenn das Ego aber zu groß ist und wenn man wirklich so narzisstisch ist, dass es niemals genug ist, wird es wirklich halt dazu führen, dass man nie genug davon hat, wo man denn repräsentiert wird oder nicht. Vor allem dieser Aufmerksamkeitsaufschrei. Arbeite doch bitte einfach an deinem Skillset, was immer du machst. Schreib besser, Schauspieler mehr, schau, dass du dein Talent entwickelst. Weil im Endeffekt interessiert sich keine Sau dafür, was du in der Kiste machst. Das hat nichts mit schwul oder hetero zu tun, sondern einfach nur, entweder du bist gut oder du bist nicht gut in dem, was du machst. Das ist alles. Ja, aber das ist halt der Push, zu sagen, dass eine Identität schon etwas ist, was man erreicht hat im Leben. Ja. Was halt total also im Gegenspruch steht dazu, was ja eigentlich Schwule und Lesben die gesamte Zeit durch diese Stonewall-Bewegung machen wollten. Die haben ja, das ist genauso wie mit Black Lives Matter und dem Civil Rights Act, so. Es ging um was komplett anderes. Es ging darum, dass man ihnen keine speziellen Bevorzugungen gibt. Dass man sie nicht benachteiligt und nicht bevorzugt, sondern wie Menschen behandelt. Und dass man dann sagt, nein, wir sind Schwule, wir werden so geboren. Das ist kein Ereignis, das ist keine Errungenschaft, meine ich. Und jetzt sind da die Leute, die sagen, nee, Moment mal, ich habe etwas Besonderes Und wenn es auf dem Markt um Besonderheiten geht, dann werde ich mich doch über mein mitgeborenes Dingchen da vermarkten. Ja, das kannst du ja auch. Aber halt, dann musst du in die Pornoindustrie gehen oder in die Prostitution. Da gibt es dann auch Geld, aber du kannst nicht erwarten, dass die Leute, also es sei denn, du heißt vielleicht Zoe Quinn oder Brianna Wu, dass die Leute allein wegen deines Geschlechts Dollars zustecken. Ja, ja. Aber deswegen wurde ja auch dann die Idee erfunden davon, mit dieser Queer Theory, dass die Erfahrung, die Lebenserfahrung von Menschen, die in Minderheiten sind, sind dann ja definitiv anders. Und Konstruktivismus hat da auch ganz toll mitgeholfen. Oh, das ist einfach so schlimm einfach alles. Ja, das hier war mehr so ein Lacher, den ich gefunden habe. Also die He-For-She-Advocate for the Math Faculty organisiert eine Panel von Brianna Wu, Gamergate and the War Against Women in Tech. She's one of the most high-profile women in the tech industry. And after standing up to Gamergate, a hate group targeting advocates for inclusion in the game industry, in this talk she discusses how tech became so hostile to women and how we can fix it. Ich finde es fantastisch, dass eine Universität in Kanada sich diesen Wirrkopf einlädt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dass das immer noch ist noch ziemlich freundlich. Ja, ja, sage ich ja. Also, und ich meine das jetzt auch nicht gendert, Wirrköpfe, wenn es das gäbe. Aber also, dass nach all der Zeit immer noch irgendwo jemand sitzt, der nicht begriffen hat, dass Brianna Wu nur Brianna Wu promotet und sonst nichts. One of the most high-profile women in tech, nicht in ihren Träumen. Aber da gut. Hat sie nicht mal einen Artikel geschrieben, dass die Polizei nicht darauf reagiert, wenn sie einen Polizeireport ausfüllen tut und einen Artikel drüber geschrieben. Und dann hat die Polizei eine Gegendarstellung gemacht und meinte, bitte nicht zu den Medien rennen und sagen, dass wir nicht auf dich reagieren, wenn sie nie bei uns erschienen sind. Wir haben jetzt ungefähr 100 Leute, die angerufen haben innerhalb von einem halben Tag und ihren Fall reporten wollen und sie behindern den normalen Betrieb der Polizei mit dem, was sie da gemacht haben. Das ist Brianna Wu. Brianna Wu ist die, die so schrecklich traurig war, dass sie sich von ihrer Patreon-Kohle erstmal fettes Motorrad kaufen musste. Ich finde es merkwürdig, dass da so viel Wert darauf gelegt wird, dass Brianna Wu eine Frau ist. Brianna Wu became one of the most high-profile women in tech industry, bla bla bla. Ja, aber das ist doch ihr Gig, also dass sie eine Frau ist. Also das, aber ist das nicht sexistisch, darauf zu schauen, welches Geschlecht eine Person hat? Ja, aber nur wenn das zum Benefit von Männern führt, dann ist Power das and Prejudice. Orechow, Bauer. Sorry, ja, ich verwechsel das immer, ja, tut mir leid, ja. God damn it. Ich hätte auch gern mal, wer mir völlig undifferenzierten Begriffen wie den Menschen operiert, ist keine Hilfe. Ich helfe mal. Hashtag ja. Nachrichten, wir berichten, was den Menschen wichtig ist. Hashtag Propaganda, wir berichten, was den Menschen wichtig zu sein hat. Genau, und letzteres ist, damit ist hier die Heute Plus Redaktion angesprochen, hier in Personal von Herrn Daniel Bröckerhoff. Du, man sieht einfach Heute Plus bei ihm in der Bio unten da. Das ist halt der, der das moderiert, wenn die Lemke das nicht moderiert. Und das ist ein Lauch, ich stand vor dem. Das ist ein absoluter Lauch. Ich habe mich mit dem unterhalten und meint, was ich denn machen soll, wenn ich mit Death Threats nicht in die News komme, aber eine andere Person in die News kommt, die Death Threats bekommt, wenn es beides das mit demselben Thema zu tun hat. Und dann meinte er, ja, dann müssen sie dann dem Journalisten sagen, dass da ein faktischer Fehler in den News ist. Das war sein Argument. Sehr nett. Ja. Das falsche Opfer wurde rangenommen. Oh nein. Auch ein bisschen diskutiert. Fand ich auf jeden Fall ganz lustig, weil das ist ja auch schon wieder, haben wir ja gerade drüber geredet, weil dieses mit den Menschen, damals als der Vogel hier von Digital Courage mich geblockt hat, war das auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, diese Menschen, und es hieß von wegen, was soll das bedeuten, diese Menschen? So, weil Menschen ja jetzt auch ein ganz böses Wort ist, man darf das nicht mehr sagen zu Menschen, dass sie Menschen sind. Das entmenschlicht die, glaube ich. Ja. Aber ich meine, das Fernsehen benutzt doch ständig so Worte wie liebe Zuschauer oder sowas. Das ist, also es gibt immer eine Zusammenfassung. Und ich meine, okay, dann hätte er hier vielleicht den Lesern oder den Zuschauern schreiben können, aber dadurch wird das ja nicht weniger allgemein. Das soll ja auch nicht differenziert sein. Ich meine, wir berichten, was den Menschen wichtig ist. Da sind ja auch alle mit gemeint. Oder wir berichten, was den Menschen wichtig zu sein hat. In dem Fall, welche Differenzierung soll da vorgenommen werden? Wir wahrscheinlich seiner Meinung nach, wir berichten, was den Nazis wichtig ist. Mhm. Wir berichten, was den Nazis wichtig zu sein hat. Oder wie? Da hat ja mal einer von der AfD bei so einer Ansprache mal so sich drüber demonstrativ lustig gemacht, indem er so eine ganz lange Liste vorgelesen hat. Ja, das war dieses Ding in irgendeinem Landtag, wo der diese ganze Liste von den 60 verschiedenen Gendern, die du dir bei Facebook aussuchen kannst, da vorgelesen hat, ja. Nur 60? Das ist Hate Speech. Das gibt mittlerweile über 90. Okay. Mhm. Homo sapio normative Sprache. Ja. Und das ist zwar dieses Ding hier, wo ich auch Glauben verloren habe, dass ich hier irgendwie in einer Traumwelt lebe oder so. Die Grünen, ne? Oh mein Gott. Die Hass, Hass, Hass, alles ist Hass. Wir sind die moralisch Überlegenen, bla bla bla, Virtual Signaling, 9 to 5. Diese Heinis hier kommen jetzt hier mit Luther um die Ecke und auch noch als um für Menschlichkeit einzustehen. Ne? Naja, wobei man mal sagen muss, dass es ohne diesen Nachsatz mit der Menschlichkeit durchaus zu den Grünen passen könnte, weil sich ja auch der gute Herr Luther mit den Fürsten verbündet hat und dann gegen die Bauern in den Krieg gezogen ist. Also dieses Schlag die Bauern, wo er sie trefft oder weiß ich. Also dieses Niedermetzeln des Bauernaufstandes und der Bundschuhe, die damals sich um den Thomas Münzer versammelten, geht ja auf Luthers Konto. Also er war echt ein fieser Finsterling im Grunde. Ja, vor allem auch ein Wendehals, genau wie die Grünen. Die Grünen haben ja auch die ersten Jahre diesen linken und bisschen antikapitalistischen Weg verfolgt und irgendwann haben sie sich überlegt, so wie Luther halt auch erst die Bauern unterstützt und sich dann den Mächtigen dann doch wieder zugewandt hat. Das ist auch in gewisser Form echt identitär, weil man dann einfach so ein Bild von Luther nimmt und jeder weiß, wie Luther aussieht, einfach weil, okay, keine Ahnung. Dann hier stehe ich kann nicht anders. Und dann natürlich ja, das liegt daran, weil halt bei den Grünen auch richtig viele religiöse Leute sind. Ah, okay, verstehe. Aber dass man dann wirklich einfach so eine komplexe Situation reduziert auf das, was gerade für einen selbst politisch passt. Das ist aktuell in Deutschland halt eben auch wegen dem Medieneinfluss, den die Kirche teilweise hat, ist das absolut Mainstream-Meinung, dass Martin Luther ja ein guter war und prima für Deutschland und so, ein ganz großer. Und also die Tatsache, dass der halt eben unter anderem in diesem Buch von ihm, von Juden und ihren Lügen, so hieß das, dass er da schon quasi alles, also mal abgesehen von der Vernichtung, aber die anderen Sachen, die Nazis so gemacht haben mit Zwangsarbeit und Enteignung und so, steht alles in diesem Buch auch schon drin. Ja. Da ist da auch schon gefordert. Und, der war seiner Zeit voraus. Ja, eben. Das ist ja auch dieses Ding, kann man sich auch bei YouTube anhören, hier von den Nürnberger Prozessen, der Julius Streicher, der vom Stürmer, der hat sich ja damals, als sie ihn darauf angesprochen haben, was denn seine Ziele gewesen wären, die er da mit den Schriften irgendwie verfolgt hat, hat er sich ja irgendwie rausgeredet mit, dass es ja Schriften gegen die Juden schon seit Jahrhunderten gegeben hätte. Zum Beispiel haben sie bei ihm halt eben dieses Buch von Martin Luther beschlagnahmt und dass halt eben Martin Luther auch in Nürnberg gesessen hätte, wenn er heute, also zu der Zeit halt eben gelebt hätte. Das Ding ist halt, dass die Rolle der Kirche im Faschismus immer so klein geredet wird und aber meiner Auffassung nach ohne die Kirche eine Richtung von Faschismus auch einfach nicht möglich ist. Also, ja, eben, also ich meine schon alleine, ein Land, das überwiegend christlich ist. Und es war ja damals so, dass irgendwie fast jeder noch in der Kirche Mitglied war. Und dieses Land macht bringt Leute um, die einer anderen Religion angehören als dieser Mehrheitsreligion. Also das alleine reicht ja schon, um zu wissen, dass es da nicht um Atheisten ging, die irgendwie, also klar, die Nazis hatten auch jede Menge Symbolik irgendwie benutzt, die jetzt nicht aus dem Christentum entliehen war. Also die haben sich da aus allen möglichen Quellen bedient. Also zum Beispiel dieses Swastika ist ja auch aus dem Hinduismus. Mhm. Und ja, und die haben auch hin und wieder mal was Böses gesagt irgendwie über Christen. Aber, und die haben auch ein paar von denen verfolgt, aber dann eher halt eben Individuen und nicht die Kirche selber, weil zum Beispiel, also es wurde ja damals sogar ein Vertrag geschlossen mit dem Vatikan, der auch bis heute noch Gültigkeit hat, dieses sogenannte Reichskonkordat. Also das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, weil der Vatikan ja ein Staat ist und dieser Vertrag wurde nie aufgehoben. Ja, das Ding ist halt auch, dass die katholische Kirche hat ja bis 1964 hatte sie ja die Juden auch noch des Deizids angeklagt, also des Gottesmordes. Also das ist halt auch so ein starkes Thema im Christentum gewesen, dass die Juden sozusagen eben ja unseren Gott dann getötet haben. Und damit lässt sich halt auch relativ einfach oder Sentiment schüren. Also ja. Ja, also ich lese das ja auch gerade, dieses Buch von den Juden und ihren Lügen. Ich bin zwar noch nicht weit gekommen, aber das, was ich auf jeden Fall schon gelesen habe, fand ich im Zusammenhang mit diesem ganzen Frauenthema und so ganz lustig, dass sich Herr Luther darüber beschwert, dass es bei den Juden irgendwie diesen Spruch gibt, danke, dass ich ein Jude bin und danke, dass ich ein Mann bin. Irgendwie so. Und da riecht er sich drüber auf, dass das ganz böse ist. Also... echter Feminist, der Luther. Ja. Bei mir in der Fußgängerzone stand am Reformationstag ein dicker Mann im Kostüm und hat Bonbons verteilt, aber nur an Kinder. Ich hatte schon das Danke, ich nehme nichts von Antisemiten auf den Lippen. Und dann gab es keinen Bonbon. Oh. Nö. Oh, das ist auch gut. Ja. Oh. Ich habe es nur geöffnet, ich habe nichts drin gelesen. Das ist gut. Was ist, wenn die neuen deutschen Medienmacher eine Broschüre schreiben dürften, die dann eine Bundesbehörde rausgibt? Ist das von denen? Nein, aber es... wie da so eine Muschi im Hintergrund ist. Nee, Kater, hör doch mal auf. Die Leute wissen, dass du da bist. Der regt sich gerade darüber auf, dass wir den Luther da hier schlecht über den geredet haben. Nee, Feibel ist Atheist. Meinst du? Glaube ich schon, ja. Oder Agnostiker. Ich habe ihn noch nie beten sehen, auf jeden Fall. Ja, ist ein Handbuch halt, ne? wie die Medien doch besser die Muslime darstellen können und vielleicht sympathischer auch. Und okay, aber warum sollte man sie besser darstellen? Keine Ahnung. Was haben die irgendwas verbrochen? Ich meine, stell dir einfach vor, du bekommst gesagt, hier, du musst dieses Kind gut darstellen. So, warum? Weil die ganzen Rechten doch die ganze Zeit nur so böse Sachen erzählen. Und das haben wir doch auch schon gelernt, da braucht man eine Counter-Narrative. Okay, aber stimmen denn die Sachen ja oder nein? So, ist doch egal, wer sie sagt, oder? Naja, das ist doch vergleichbar mit diesem... was vorhin mal kurz Thema war mit dieser Kybra Gümüşay, die auch überall bei diesen Hate Speech Events auftaucht und immer hübsch orthodox gekleidet ist, durchaus auch Verbindungen hat in die orthodoxe Szene zu diesem, wie heißen die, DTIP-Verein und so weiter. Und trotzdem, sich gegen Hate Speech ausspricht und angeblich ja für Schwule ist, was aber dann mit ihrer realen Sicht überhaupt nichts zu tun hat oder dem sogar entgegensteht. Also es wird halt die ganze Zeit der Versuch unternommen, irgendwelche Orthodoxen schönzureden, warum auch immer. Aber könnt ihr euch vorstellen, so zu leben, wie diese Leute leben? Das ist ja, warum auch nicht? Nein, ich weiß nicht, ich habe immer manchmal so das Gefühl, so wenn ich so eine Broschüre sehe, dann stelle ich mir so eine Broschüre vor, die in Großbritannien erscheint, so 1942 oder 43, Germanophobie und ihre Auswüchse, wo dann sozusagen gesagt wird, ja, das waren alles nur geistig verwirrte Deutsche, die über die polnische Grenze marschiert sind und Hashtag not all Germans. Nein, ich meine, ich keine Ahnung, natürlich übertreibe ich da so, aber ich sozusagen dieses Sentiment, ich will auch nicht, dass es überschlägt, sozusagen, dass man die Muslime als Urquell allen Böses ansieht oder von Problemen. Aber das Ding ist halt einfach, dass der Islam sehr viel Quatsch macht oder sozusagen Teile des Islams und dass dieses negative Bild halt auch nicht von ungefähr kommt und dass sozusagen die beste Möglichkeit, dieses Bild zu beheben, vielleicht so ein bisschen Reformation und ein bisschen weniger Schule von Dächern schubsen, sein könnte. Ein bisschen weniger. So, anstatt einen ganzen Finger einen halben abhaken, nicht so geizig sein. Ja, also oder irgendwie so, ich meine, selbst in Saudi-Arabien haben sie ja auch sehr, sehr langsam, aber machen sie ja auch Reformen in Sachen, dass Frauen mehr Rechte bekommen können. Das Ding ist nur, dass solche Sachen irgendwie das Bild vom Islam stärker verändern können, wie jegliche Broschüre, die rausgegeben wird. Mhm. Und da ist halt bei mir dann immer so, ja, keine Ahnung, wenn jemand gesagt hat, ja, die Deutschen, was machen die denn 1944? Ja, kein Wunder, hat zu der Zeit niemand viel von den Deutschen was gehalten. Also so keine Ahnung. Man hat sich dann geändert, man hat ein paar andere Sachen gemacht, man hat seine Geschichte aufgearbeitet und jetzt sind die Deutschen dann wieder etwas beliebter wie 1944. Und das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber ich habe einfach dadurch, dass sozusagen meine eigene Kultur oder von meinem Land die Kultur mal so einen richtigen schlechten Weg eingeschlagen ist, sehr, sehr wenig Verständnis dafür, dass ich Verständnis für den Teil des Islams aufbringen soll, der einen schlechten Weg eingeschlagen hat. Ja. Die sollen sich einfach nur ändern und besiegt werden. Ja, ich finde das auch lustig, dass die hier, dass es jetzt halt dieser Abschnitt war über Medien und Islam und wie das da aktuell so ist. Und da wird hier der Bericht aus Bonn von 1995 hier zitiert. Und eigentlich ist das, was hier drin steht, genau richtig, nämlich dass sie sich hier auf Prophet Mohammed berufen, der früher seine Gegner zum Ziel des göttlichen Zorns und Predigt von Liebe und Gewaltlosigkeit, die in Mekka nicht zur Macht verholfen hat. Das ist ja genau das halt eben gewesen, dass der in Mekka angefangen hat und dann erstmal mit Gewaltlosigkeit und sowas gepredigt hat. Und dann, als er dann später dann in Medina als Kriegsfürst war, da war es dann halt vorbei mit diesen ganzen Sachen. Das ist aber auch genau das, was Abel sagt halt. Hieß es in der Fernsehsendung Bericht aus London am 10.11.1942, historische Ereignisse und religiöse Überlieferungen werden medial mit deutschen zeitgenössischen Ereignissen verknüpft. Hundensturm, bla bla bla. Also das ist immer so. Das funktioniert, so funktioniert es nun mal, dass wenn jemand Scheiße baut... Richtig, das sind Sachen, wo ich mir heute denke, warum sagt die eigentlich keiner mehr? Das ist sowas, was heute nur noch ein Abdel Samad bei der AfD erzählt und dafür auf den Deckel kriegt. Und ich meine, wisst ihr, zum Ersten Weltkrieg hat es in den USA hat man eine Initiative gestartet, wo die Schulen, in denen Deutsch gelehrt worden ist, innerhalb der USA, dass die alle umgestellt worden sind auf Zwangsenglisch, was du sprechen musstest. Und du hattest das Doppelsprachensystem. Was machen wir hier? Wir machen die 12. Initiative, um mehr Muslime in die Medien zu bringen. Also ich keine Ahnung. Aber sag mal, eine Frage, die nicht uninteressant ist, doch warum man sich überhaupt auf diesen Blödsinn einlässt und nicht von vornherein auf Säkularisierung und Aufklärung dringt. Also warum muss man sich mit solchen mittelalterlichen Religionen überhaupt beschäftigen? Warum muss man die überhaupt ernst nehmen? Und warum kann man nicht ganz normal die Messlatte ansetzen von 2016, Aufklärung, Technologisierung, Digitalisierung und sagen, Leute, ihr seid ein paar hundert Jahre zu spät. Wir nehmen euch einfach gar nicht ernst mit eurem Scheiß, wenn ihr jetzt, weiß ich, Homos von Dächern werfen wollt oder Hände abpacken wollt, aus. Wir diskutieren gar nicht mehr mit euch. Und wenn ihr euch vermummen wollt, in der Öffentlichkeit auch nicht. Also da muss man sich doch gar nicht so weit drauf einlassen, oder? Ja, gut, Deutschland das nicht gewünscht ist, politisch im Moment. Und das sieht man ja auch gerade an dem Tweet von Herrn Luther, den wir gerade gesehen haben, oder mit Herrn Luther vielmehr von den Grünen. dass es halt eben gerade in Deutschland sich diese Meinung durchgesetzt hat, dass ja Religion nicht schlecht sein kann für die Leute. Das Problem ist eigentlich noch ein größeres als einfach nur Religion. Das Problem ist das von Energie und von Rohstoffgewinnung und davon, dass wir auf einem endlichen Planeten mit endlichen Ressourcen leben, bei ja, denen jedoch... In diesem Fall ist das Problem halt eben, dass die Frage halt eben ist, warum müssen wir uns damit noch beschäftigen? Und der Grund dafür ist halt eben, weil das so gewünscht ist, weil man sonst, wenn man jetzt, man kann halt nicht sagen, so, ihr dürft das alles machen, oder wir dürfen das machen, aber ihr dürft das nicht machen. Und dann kommen die dann halt und sagen, ja, wir sind auch eine abrahamische Religion und ihr habt doch gerade gesagt, das ist alles wichtig und so und ihr wollt eure eigenen Schulen haben und euren Religionsunterricht und eure Dotation eure geschützten Feiertage und dieses ganze Zeug. Und das musst du dann halt auch zurückbauen. Und da sehe ich leider im Moment noch nicht, dass ja, aber das ist halt das Ding, Leute realisieren nicht, dass sie, um was zu bekommen, geben müssen. So, ich meine, man hat es bestimmt auf irgendeiner Ebene von, sagen wir, Geld. Ich denke auch, dass das kein Problem ist, ne? Dass es halt eben nur ein paar Leute sind oder dass es halt nicht vom Islam kommt, dieses berühmte, der sogenannte islamische Staat und so. Wenn ich das irgendeinem Politiker sagen höre, dann denke ich mir auch mal gleich, okay, dich sollte man nicht mehr wählen. Das Anstrengende beim Islam ist halt nicht, dass es keine Leute gibt, die raus wollen, sondern dass andere Leute dann da sind und die Personen sozusagen brandmarken und ächten und dann sich selbst nur noch weiter radikalisieren und verstärken in ihrem Glauben, dass sie genau das Richtige glauben. Ich finde das auf jeden Fall lustig. Ich sehe es jetzt hier gerade, dass hier die halt auch anprangern, diese positiven Muslime irgendwie zu zeigen. Weil hier die ja mit ihrer super tollen kritischen Theorie halt eben der Meinung sind, dass Vorzeige Moslems genauso ein Konstrukt sind wie negative Muslime. Naja, das hat doch diese Kübra da auch propagiert. Die hat doch diese Muslime in Anlehnung an diese Hausneger von Martin Luther King, hat sie doch auch irgendwie Hausmuslime oder weiß ich nicht. Ja, also Martin Luther King hat ja nicht gesagt Hausneger. Das war ja gerade der Witz. Das ist auch eigentlich ein ganz gutes Beispiel für den Unterschied zwischen Christentum und Islam. Das war hier Malcolm X, war der mit den Hausnegern. Okay. Ja, Entschuldigung. Und wenn man sich die halt, bei Malcolm X war ja Nation of Islam und Martin Luther King war ja protestantischer Pfarrer. Okay, worauf ich hinaus wollte, war, dass selbst sie, wo sie ja jetzt so eine aufgeklärte Frauenrechtlerin ist, neuerdings auch diese gut integrierten, aufgeklärten Muslime oder die Leute, für die das eigentlich kaum noch eine Rolle spielt, ja, auch gebasht hat und als negativ dargestellt hat. Das finde ich schon sehr merkwürdig, dass auch unsere Medien da so drauf einsteigen, anstatt gerade solche Leute mehr nach vorne zu rücken und als positive Beispiele und auch Identifikationsfiguren für junge Menschen zu benennen. Das wäre doch eigentlich das Schlauste, was man tun könnte. Mehr von solchen Leuten machen. Ja, stattdessen hast du dann sowas wie, wo ich ja auch dran verzweifelt bin, an der Süddeutschen Zeitung, die ja sonst immer jeden Feminismus-Blödsinn da irgendwie gepusht haben. Und dann haben sie über das neue Buch von Ayaan Hirsi Ali gesprochen und die haben sie dann hingestellt als, ja, sie versucht sich jetzt hier irgendwie in Islamkritik, obwohl sie ja keine Ahnung hat und sie wäre eine, wie war das? Also sie würde irgendwie aufstacheln, die Leute dazu, dass sie schlecht über den Islam denken, halt irrationalerweise irgend sowas. Provokateurin, genau, das war das Wort. Sie wäre eine Provokateurin, wo ich mir denke, da habt ihr mal die eine Feministin, eine richtige Feministin ist, über die ihr berichten könnt und die gefällt euch dann nicht. Wisst ihr, wie man so Social Justice Warrior und Feministinnen einfach mal so vom Gehirn her einfach so durchbrennen lassen kann? Wenn man einen Muslim nimmt, der Tod wünscht und den müssen die halt, die Feministen dann halt durchlassen zur Repräsentierung, denn er will ja, dass er gezeigt wird in den Medien, das heißt, sie müssen ihn unterstützen, sie wollen ja keine Islamophoben sein, ja, damit haben sie aber ein Negativbeispiel, was sie dann sozusagen promoten, ja, also ich finde, das würde denen wirklich ganz gut die den Kopf durchbrennen lassen. Ja, was ist denn eigentlich verkehrt hier dran? Die schreiben, das wären Stereotype, aber was ist denn daran falsch? Moment. Was ist denn hier verkehrt? Lebensweise, Trennung der Geschlechter, hohe Bedeutung von Religion im Alltag, der Islam, okay. Und dann der Westen, individuelle Lebensform, wahrscheinlich im Kontrast zu traditioneller Lebensweise, dann Gleichberechtigung der Geschlechter im Kontrast zu Trennung der Geschlechter und hohe Säkularisierungsrate im Kontrast zu hoher Bedeutung von Religion im Alltag. Ja, der Unterschied zwischen hoher Säkularisierungsrate und hohe Bedeutung von Religion ist, im Alltag ist, dass sich der Westen überlegt, wie man den Mars kolonisieren kann und dass die Widerständler im Irak mit Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Das ist kurz gefasst der Unterschied, was das ausmacht. Und natürlich kann man den Leuten auch ihre Religion lassen, kann man irgendwie rückständig leben, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber irgendwie, ich keine Ahnung, ich kann dem nichts abgewinnen, dass irgendwie weniger Rechte für Weibchen, dass das in Ordnung ist oder das Ende abhaken oder sowas. Finde ich einfach doof. Und ich meine, im Christentum hatten wir ähnliche Scheiße, die hier genauso verbreitet war, die wir losgeworden sind. Und alles ist dadurch besser geworden, wortwörtlich alles. Aber ja, das ist, keine Ahnung, es ist fies, wenn man sagt, dass das ist Fortschritt ist. Aber das ist halt eben das Ding, weißt du, ich stimme dir auch vollkommen zu dabei, denn die Idee ist ja, dass, wenn dich jemand fragt, warum sagst du denn, dass der Westen so voll gut ist, ja, so stellst du ihn ja höher als andere Kulturen und Kreise und so, was soll das denn, ne? Dann kannst du einfach sagen, ja, weil der Westen die Probleme, die er hatte, überwunden hat und nicht mehr die Probleme hat, die andere Kulturen jetzt gerade haben. So, ja, zum Plan, damit ja. Hat sich's doch. Und der Westen, er hat auch selber seine Probleme und er könnte an vielen Stellen besser sein und also wirklich besser sein. Aber wenn du halt noch einen Staat hast, wo irgendwie Religion wichtig ist, ist das halt irgendwie das erste Ding, was du beseitigen solltest, weil du dann gebildete Menschen hast, die sich um Forschung und um Entwicklung statt in die Koranschule zu gehen und Texte auswendig zu lernen, die tausende von Jahren alt sind. Naja. Also du tust wortwörtlich dein Intelligenz-Human-Kapital, anstatt in wertschaffende Jobs zu schicken, die klugen Leute, die lernen dann den Koran auswendig. Keine Ahnung. Und vor allem ist da auch so wirklich, das sind hunderte an Stunden, die jedes Jahr darauf verloren gehen, dass da Leute den Koran lernen. Das ist genauso, wie das hier in Deutschland war, bevor die größeren Bildungsreformen da kamen. Da werden auch Leute im Unterricht geschlagen und all das. So auch direkt ja. So ein Kontrast, ja. Hier hat man Probleme gehabt mit Bildung und so Lehrer- und Schülermentalitäten, so, dann hat man es gebessert. Es gibt eine Studie über die USA, wo man davon ausgeht, dass dadurch, dass zu viel talentierte, kluge Leute Trader geworden sind und ins Bankenbusiness gegangen sind, um einfach nur hier so Luftnummern im Bankensektor zu machen, dass dadurch sehr viele Ingenieure und Ärzte und intelligente Leute verloren gegangen sind, die einfach nur Luftnummern machen. Also der Westen hat da auch seine Probleme. Großer Bankensektor ist auch scheiße. Aber ich meine nur, das ist halt wortwörtlich Vergeudung von Potenzial von deinem Land. Ist. Ja, auf jeden Fall. Auch diese Sachen hier wieder, die sie jetzt hier so hinstellen wollen, als wäre das ein Ausdruck von Islamfeindlichkeit, sind auch wieder Dinge, die durchaus ihre Berechtigung haben. Also sowas wie keine Religion, sondern eine totalitäre Ideologie. Naja, also ich meine, sondern, also ist eine Religion nicht sowieso eine alles beschreibende Ideologie? Und, und im Gegensatz zum Christentum einen stärkeren Absolutheitsanspruch, naja, ist das nicht so, dass das heißt, das ist das letzte Wort Gottes und so weiter und das ist wie immer und da haben wir nichts dran zu ändern. Man kann ja. Verändern. Zum Beispiel steht ja unten die Behauptung, Muslime besäßen eine religiöse Erlaubnis, die zu lügen, also Takia, um ihre verschwörerischen Absichten gegenüber Muslimen zu tarnen. Das stimmt. Also Muslime dürfen das machen. Ja, also das alles, was die hier sagen, westliche Gesellschaften unterwandern, beherrschen, islamisieren, naja, es gibt nun mal diesen Auftrag, dass man da halt den Frieden schafft, indem man überall den Islam verbreitet. Und ich muss auch aus eigener Erfahrung sagen, der Islam ist die einzige Religion, wo mir Leute auch schon ins Gesicht gesagt haben. Also ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe in den 90ern war ich in Izmir und da hat mir ein türkischer Deutschlehrer gesagt, ja, das ist alles gut und schön und so, aber wenn wir irgendwann kommen, werden wir euch alle umbringen müssen, auch dich, weil Ungläubiger oder du konvertierst. Und er hat mir das wirklich eisenhart erzählt. Ich meine, klar, alle anderen Leute um mich herum haben gesagt, der hört ihm nicht zu, der ist Fundamentalist und so. Aber mich hat es ja interessiert, wie die Leute denken. Und man sieht ja auch diese, man hat die Videos aus England gesehen mit dem Are you jealous we're taking over your country? Also das ist, wenn das eine Falschannahme ist, dann ist die Falschannahme auch bei den Muslimen verbreitet. Dann glauben die nämlich auch, das würde ihnen ihre Religion sagen. Da müssen wir denen vielleicht erklären, dass das da nicht drinsteht. Ja. Naja. Ich bin mal gespannt, was die unter Übergriffe verstehen. Aber ich denke mal, es wird hier wahrscheinlich wieder nicht definiert sein. Also ich muss mal sagen, mein Tipp wäre, sich gar nicht auf diese unselige Religionsdiskussion einzulassen. Das raubt nur Zeit und Energie, sondern von vornherein die eigenen Standards festzulegen und zu sagen, über den Rest diskutieren wir auch gar nicht. Ja, aber der Witz ist ja, so ist es ja eigentlich. Also das gibt ja unser Recht her, zu sagen, nein, wir möchten keine Kinderehen. Nein, wir möchten nicht, dass neben der Justiz eine Paralleljustiz entsteht. Das geht nicht, das dulden wir hier nicht. Aber wir tun es nicht, und das tun wir vor allem nicht, weil wir halt seit 75 Jahren immer diesen Rucksack mit uns rumschleppen. Und wenn die Deutschen sagen, oh, wir haben aber eigentlich keinen Bock, dass sich unsere Kultur verändert, dann ist das gleich Nazi. Wenn das irgendwelche anderen Völker in Europa oder Amerika oder sonst wo sagen, dann ist das eigentlich nur ein Teil der Identität dieser Leute. Und ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, wenn man irgendwie Leute, die von irgendwoher flüchten, in einem muslimischen Land unterbringen würde und die würden da alle fordern, dass das und das und das dann für sie gemacht wird. Keine Ahnung, welcher Religion die da angehören. Sie ihre Tempel bauen dürfen überall und so. Das wird auch Ärger geben. Das gibt immer Ärger. Ich will dann Punkrock-Konzerte und Swingerclubs. Ja, genau. Das Anstrengende, der wirklich anstrengendste Faktor ist halt wirklich Crowd-Control, wenn die Polizei zum Beispiel in so einem Bezirk von Muslimen vorbeifährt. Die werden einfach direkt, das Auto, es wird angetreten, geschlagen, Leute stellen sich vor das Auto. Das Ding ist halt einfach, das sind Leute, die kommen aus einem Land, bei dem die Bevölkerungsdichte viel größer ist. Das heißt, sie haben ein viel größeres Gefühl davon, in der Gruppe abzutauchen und sich in der Gruppe zu bewegen, ja, und ja, halt aus der Gruppe dann auch Sachen zu machen und sich gegenseitig auch zu decken. Das heißt, man hat eher ein Problem so logistisch halt, ich überlege mir wirklich so, wie viele Polizisten braucht es oder wie viele Polizisten hat man denn zur Verfügung und wie viele Leute kann man damit bitte schön kontrollieren, so wenn man jetzt mal von einem größeren Aufstand spricht, der so flächendeckend in Deutschland passieren würde. Also ich mir macht das wirklich immer Angst, dass dann die Polizei einfach komplett erschöpft ist und ja, nichts mehr läuft halt. Das ist nicht gut. Es gibt ja auch schon Länder, in denen sie händeringend, in Schweden glaube ich sogar, wo händeringend darum geworben wird, dass Leute nicht kündigen bei der Polizei, weil sie alle sagen, warum. Also, macht ja keinen Sinn. Ich darf ja nichts. Ja. Aber de facto ist es bei uns in Deutschland doch auch schon so. Also in Berlin, weiß ich nicht, in Kreuzberg zum Beispiel, wenn da Trara ist, dann trauen die sich da auch nicht mehr alleine rein. Da fährt nicht ein oder zwei Polizeiwagen in die Schlesische Straße. Machen die schon deshalb nicht, weil sie wissen, dass sie da eigentlich nichts zu melden haben. Was hast du gestern was mitgekriegt? Da muss ja auch ganz schön zur Sache gegangen sein. Also die Antifa hat böse geweint, sie seien gehauen worden von sächsischen Hundertschaften irgendwie. Wo in Berlin bei diesen Deppendemos, die hier stattgefunden haben? Es war irgendwie anscheinend eine Nazi-Demo und die Idioten mussten halt wieder, wir haben einfach von unserem Recht Gebrauch gemacht, den Weg zu blockieren und die zu einer anderen Route zu zwingen und so. Und dann haben die Bullen uns gehauen. Nee, das habe ich komplett ignoriert, weil da meiner Ansicht nach eh nur Deppen auf der Straße waren. Nee, das sehe ich auch so. Aber was mich wieder fasziniert hat, war, wie diese Freaks wirklich bei strömendem Regen demonstriert haben. Also obwohl ein super Scheißwetter war, also es war kalt, es war regnerisch und es war wirklich äußerst unschön, sich draußen aufzuhalten, sind da ein paar hundert Leute auf die Straße gegangen, um für irgendeine wirre Ideologie zu zanken. Also ganz merkwürdig. Ja, auch echt, das ist schon fast so ein bisschen wie Hooligans von zwei Mannschaften, die sich treffen, eigentlich nur um der Randale wegen. Ne? Nicht, weil eine Aussage in der Stadt wie Berlin, wenn da 200 Nazis und 1500 Linke oder so rumlaufen, das hat immer noch keine Aussage, das ist keine Größe. Berlin könnte viel größere Sachen, wenn es um was ginge, hat man ja zuletzt dann 89 gesehen. Ja, aber stell dir einfach mal vor, dass in so einem muslimischen Land, wo so Leute dazu gezwungen werden, bei öffentlichen Exekutionen so teilzunehmen und sich wirklich, es ist ein ganz anderes Gruppengefühl. So, wenn man in einer Stadt lebt oder in einem Land lebt, in dem die Dichte an Leuten viel größer ist, dann hat man halt nicht mehr wirklich so irgendwie Ideen davon, dass man mal seine eigene Stimme in der Menge hört, geschweige denn das. Ja, aber du sagst ja mal Bevölkerungsdichte, aber also die Bevölkerungsdichte in den meisten islamischen Ländern ist, glaube ich, doch niedriger als hier. Also wir haben doch die höhere Dichte hier, oder? Das Ding ist, okay. Von den Flächen der Länder allein, also, oder du meinst dann, die in den Ballungsräumen ist halt eine Höhe. Genau, aber wahrscheinlich meine ich eher das, genau, aber auch die persönliche, internere Zusammenhalt, ja, der Gedanke, dass man... ja, Familie, Clan, genau, Religion, Clan. Was auch immer, ja. Ja. Das ist da noch eine ganz, ja klar, das ist, sehen wir daran, dass solche Staaten grundsätzlich, wenn sich was auflöst, dann in solche Gebiete zerfallen wie in Afghanistan, wo dann halt der Chef von der und der Sippe, der Chef von den örtlichen Sippen ist und der sagt dann halt, wo es lang geht und an den Grenzen seiner Provinz sozusagen stehen dann halt Jungs mit Maschinengewehren. Ja. Also das passiert da ja immer wieder. Das ist ja auch Teil von dem, was Abel sagt, dass warum die islamische Welt nicht vorankommt, weil sie sich dann auch immer wieder in so archaische Muster zurückzieht, wie den Streit um Gebiete oder den Streit um Wasserrechte oder irgendwas, wo in einem demokratischen Staat einfach gesagt würde, hier Leute, ganz einfach, wir bauen eine Pipeline und jeder holt sich das Wasser, was er braucht oder irgendwas, da wird halt Krieg geführt und das führt dazu, dass man auf der Stelle tritt einfach. Und das sieht man ja auch an der Türkei. Kaum kam jemand, der gesagt hat, Leute, bisschen weniger hier Islam, bisschen mehr Moderne, hat die Türkei eine gute Phase gehabt. Ich meine, klar, es war nicht unblutig und es war ein holpriger Weg, aber den Leuten im Land ist es immer besser gegangen. Ja? Und die Türkei tut es mir so leid, was da ist hier. Weil es noch so das vorzeigemuslimische Land ist, was einfach nur einen Bach runtergeht. Ja, und wie einfach diese Leute das weggeben, diese Entwicklung der letzten 100 Jahre. Das schockt mich, weil als ich da war vor, es sind halt schon 20 Jahre her, aber das war so ein fröhliches Land, das waren so nette und offene Leute und ich hatte überhaupt, bis auf diesen einen Spinner, nie das Gefühl, dass mich jemand jetzt als Ungläubiger oder irgendwas sieht. Nein, die waren total offen, die haben mich eingeladen in ihre Häuser, die haben mich eingeladen in ihre Firmen, damit ich mir ansehe, was sie geschaffen haben. Obwohl ich nur ein abgerissener Typ in der Shorts war, mit einem T-Shirt und einem Rucksack. Also so klassischer, ich bin jetzt hier mal 4 Wochen unterwegs. Ja? Und so sah ich auch aus, mit Bart und langen Haaren und was weiß ich. Und trotzdem sind alle Leute super nett gewesen und es war der Hammer. Ja? Also ich wäre nicht irgendwie in Touristenorte gefahren, sondern halt einfach über Land. Ich wollte mir ein paar archäologische Sachen angucken. Und das war wirklich ein wahnsinniges Erlebnis, was ich seitdem nur in Japan wieder hatte. Ja. So eine Freundlichkeit und so eine... Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das die gleichen sind, die jetzt sagen, hängt sie alle auf, die Verräter. Das will nicht in meinen Kopf irgendwie. Ich habe die Tage einen Clip gesehen, wo jemand nach einer Endlösung für die Kurden gefragt hat. Ja. Aber es war ein Passant, es war kein... Ja, den habe ich auch gesehen. Ja, aber ja, das Studenten. Ich verstehe es nicht, dass das... Will mir nicht in den Kopf, wie man sowas wegwerfen kann. Aber das ist ja dieselbe Frage kann man auch über die 20er und 30er Jahre in Deutschland stellen, natürlich. Ja, wirklich. Also, hier, ihr Studenten nervt, damit ihr das auch mal wisst, weil man immer dieselben Ausreden hat, die ein Professor sehr oft hört und der dann sehr genervt ist. Ja, das ist einfach nur so von Professoren, die Probleme haben, dass unser Bildungswesen schlechtere Schüler auskotzt, weil wir 10% der Schulstunden haben, die ausfallen und die Leute immer unvorbereiteter sind. Und es mittlerweile auch vorkommt, dass die Eltern mitkommen, wenn zum Beispiel eine Studienarbeit nicht genügend Punkte bekommen hat, dass dann die Eltern von irgendwem mit dabei sitzen, also wenn du studieren gehst und Mama und Papa mitkommen müssen, damit du mit deinem Prof reden kannst. dann läuft bei dir einiges schief in deinem Leben, kann man nur so ganz salopp sagen. Also Aber es ist ein ganz lustiger Artikel. Also es steht jetzt nicht so wahnsinnig viel drin, aber einfach nur so, dass die... Eigentlich ist der erste der interessanteste, dass die nicht in der Lage sind, für ihre Meinung einzustehen. Ja, eins drüber. Der Rest ist das typische Helikopterkram und Noten diskutieren und so. Aber das ja auch dieses nach dem Mund reden. Ja, also finde ich auch extrem gefährlich. Naja, aber das ist halt, was er auch sagt, die verschulten Bachelor-Studiengänge fördern die so, dass sie sagt, dass diese passive Lernhaltung, ne, das habe ich halt auch, das habe ich ja mit bloßem Auge mitbekommen, also sozusagen die Leute, die um mich rumstudiert haben, haben alle noch im Diplom studiert und dann hier meine Freundin, die hat Bachelor-System studiert, also meine Ex, und das war unten nicht miteinander zu vergleichen, dieses Schulsystem ist halt Schule, ne? Nicht das, was eine Uni mal war. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist Vergangenheit, was deutsche Unis mal waren. Naja, und die Frage ist doch auch, was man denn tatsächlich von jungen Menschen heutzutage in Zeiten von Hate Speech erwarten will. Also man kann doch nicht einerseits dazu erziehen, bitte die Klappe zu halten und sich dreimal zu überlegen, ob man nicht falsch gedacht hat. Und andererseits dann erwarten, dass lebhafte Diskussionen in Gang kommen. Das widerspricht sich doch. Ja. Schon. Ja, dabei waren Universitäten halt eigentlich immer die Brutstätten von dem, was dann später in der Gesellschaft halt ausdiskutiert worden ist. Siehe 68 oder auch halt 1848 oder was auch immer. Ja. Und heutzutage sind die Astas, die Linksbesetzten, damit beschäftigt, kritische Redner auszuladen. Also kam ja jetzt auch schon öfter mal vor, dass Leute dann halt nicht an Unis reden sollten, weil halt die armen Studenten nicht mündig sind oder, weiß ich, ihre Gehirne verseucht werden, wenn da mal eine falsche Meinung geäußert wird und sie dann hinterher alle als Nazis rauswackeln aus dem Hörsaal. Wobei ich dann aber finde, wenn man zurückblickt, haben sich die Asten nicht so sehr geändert. Die waren auch damals schon eigentlich der Punkt, wo die Leute rumhingen, die nicht so richtig Bock auf Studium hatten und lieber irgendwie Intrigen spinnen wollten. Also so kenne ich das aus den 80ern auch. Praktisch die Weiterentwicklung der Schülervertretung von damals. Quasselgruppen. Ach ja. Ja, virtuelle sexuelle Belästigung. Also ich hatte mal von Kanada einen Newsclip gesehen, wo eine Frau darüber erzählt hat, dass sie virtuell vergewaltigt worden ist, weil irgendein anderer Char die ganze Zeit auf ihrem Char, also vom Avatar, rumgehopst ist. Und ich habe das sehr lange für Satire gehalten, bis ich dann, also wirklich Monate später, mir jemand das erklären musste, dass es tatsächliche Nachrichten waren, also echte Nachrichten, Menschen, die tatsächlich sowas denken. Ja, wir hatten ja auch schon so eine Story, das war, glaube ich, aus der Zeit. Und das ist jetzt hier PC Games, glaube ich, ja. Nur, was schon ein bisschen grotesk wirkt für den Spieler auf den ersten Blick. Sexuelle Belästigung auf dem Vormarsch. Gut, also Mord ist immer noch schlimmer als sexuelle Belästigung, oder? Und ich habe noch nichts über die ganzen VR-Spiele gesehen, wo man aufeinander schießt. Weil das ist ja eigentlich noch viel schlimmer, als jemand an die Brust zu greifen. Hast du nicht mitbekommen, dass da ein Typ sich drüber, da so einen Blog drüber geschrieben hat, dass er es echt einfach krass findet, wie realistisch es schon ist, mit digitalen Waffen rumzuschießen? Hast du nicht mitbekommen, ne? Ja, das ist doch seit 100 Jahren so. Call of Duty erzieht zum Krieg und so. Das ist ja dieses ganze... Obwohl, gestern war ich habe gestern mit meinem Bruder Junggesellenabschied gefeiert. Und wir haben Lasertag gespielt. Und was soll ich euch sagen? Wir haben 3 Runden gespielt. Die erste Runde habe ich mich orientiert. Und die zweite habe ich 6. Und die dritte habe ich 5. abgeschlossen von 25 Leuten. Nice. Und das waren die meiste Zeit Kiddies, also Leute, die deutlich wendiger und schneller und alles eigentlich als ich sein sollten. Da war ich dann doch so ein bisschen so, aha. Na, vielleicht waren die nicht so skrupellos wie du. Ich habe keine Ahnung, ich habe halt einfach die Deckung ausgenutzt, wie ich sie in einem Shooter ausnutzen würde. Ich glaube, das war das. Vielleicht mussten die einfach ihre Waffe zu hoch halten, um dich zu treffen. Ja, das ist ein bisschen doof, du kannst da auf die Waffe schießen. Also wenn du die Waffe des Gegners triffst, ist es ein Treffer. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Deswegen das sehe ich jetzt erst. Die machen ja auch Werbung für diese furchtbar sexistische Kampagne von Plan hier, wo die das so hindrehen wollen, als wäre alles nur Problem von Mädchen und Frauen hier. Mhm. Da hängen bei uns auch Plakate hier, die denke ich noch immer wieder so, was soll da das? Eine interessante Geschichte dazu. In Haiti hat man auch gesondert den Frauen Nahrungspakete zukommen lassen, als das Land da verwüstet worden ist vor ein paar Jahren. Und das hat dort zu Unruhen geführt, weil dann auf der einen Seite die Männer gehungert haben und auf der anderen Seite die Frauen extra Essen bekommen haben. Also in Krisensituationen ist es auf jeden Fall gut, nach Geschlecht auszuwählen, wer was zu essen bekommt. Das auf jeden Fall hilft es, das Land schnell wieder aufzubauen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sollte man mal so ein Virtual VR-Ding kreieren, wo man dann eine soziale Unruhe anzetteln kann in einem Land, was von einer Naturkatastrophe heimgesucht worden ist. Mhm. Und dann kann man die Leute auch noch sexuell belästigen. Das wäre alles super. Und vor allem halt hier auch wieder die Pointe. Ja, ein Straftatbestand besteht bei der virtuellen Vergewaltigung aus der Ego-Perspektive, besonders bla bla bla bla bla, freilich nicht. So äußert sich der Fachanwalt. Die virtuelle Vergewaltigung ist meines Erachtens nicht als Sexualstraftat strafbar, weil sie an einem tatsächlichen Geschehen, also sexuellen Handlungen, fehlt. Ach was. Ja, aber dass das hier so ein Reality-Check ist, sehen diese Leute an als Herausforderung, damit man das Sexualstrafrecht erweitert. Kinder bewegen sich demnach in einer rechtlichen Grauzone, schließen die daraus? Nein, er hat gerade gesagt, dass sie sich nicht in einer Grauzone bewegen. Also ich würde gerne die Seite und den Autoren oder Autorin verklagen, weil durch den Artikel wirklich alle Menschen, die daran beteiligt sind, dümmer geworden sind. Mhm. Ohne Spaß, das ist so ein Mindestmaß an geistigen Abschaum, was du sein kannst, einführen. Was ist das für eine gequirlte Grütze, Alter? Was für ein dummes Geschwätz. Dass Opfer dabei dennoch zu Schaden kommen, ist jedoch nicht von der Hand zu weisen. Ja. Wie ist das dann, wenn ich jemanden virtuell erschieße und der fühlt sich dann tot? Dann ist doch der Schaden für ihn nicht von der Hand zu weisen. Ja. Der fühlt sich dann tot. Ja, aber ist doch so. Ich meine, also was noch? Wenn ich in einem Wrestling-Spiel auf jemanden draufspringe und der sagt dann, aua, ich glaube, meine dritte Leute, Rippe wirklich, und dann kriege ich einen Schadensersatzprozess. Wirklich, stell dich vor, wenn ihr irgendjemanden dann so im Spiel, wenn sich jemand in den Arm geschossen fühlt und dann auf einmal Trans-Ableist wird und sich den Arm abhackt und euch dafür verantwortlich macht, oh shit. Ja. Oder ich fahre gerne virtuelle Autorennen. Was ist, wenn das nächste Mal einer sagt, ja, ich musste den Wagen neu lackieren und irgendwie Teile einbauen und so und du warst schuld, ich will jetzt. Also wenn man wirklich sagt, CO2-Steuer, die du absetzt, wenn du hier virtuelle Autorennen fährst. Stimmt eigentlich. Wenn man Virtual Reality schon mit Sexualstrafrecht in Verbindung bringt, dann sollte man, genau wie du das gesagt hast, mit Autorennen das dann auch so machen, dass wenn du zu schnell fährst in GTA, dann Punkte nach Flensburg kommen. Ja. Ja genau, hast du eigentlich einen virtuellen Führerschein? Oh shit, nein. Virtual Life. Ich habe weder einen echten noch einen virtuellen Führerschein. Ja, das finde ich auch gut. Hier die Seite brokenjoysticks.net. Gar nicht übertrieben. Welle, Gamma Sutra und Stern. Ja, ich meine, okay. Keine Fragen, keine weiteren Fragen. Jetzt kommt, jetzt kommt was brandneues von heute, auch hier wieder PC Games. Red Dead Redemption 2 Analystin vermisst die Frauen. Ja, es ist doch auch irgendwo in Amerika abgeschrieben. Das gab's, also es ist schon ein bisschen älter. Also es gleich nachdem diese Ankündigung noch bevor irgendwie sonst was raus war, es gab ja erstmal nur dieses Bild, was wir da oben auch sehen mit den Silhouetten. Und dann ist da keine Frau dabei und da ist gleich losgegangen. Das ist doch eigentlich schon fast wieder nur noch Outrage-Marketing. Du hast deine Feministin, die du aus dem Schrank holst, die darf dann sagen, meh, alles sexistisch. Und dann kannst du dann zwei Wochen später schreiben, die Frau, die meh gesagt hat, die war doof. Das ist doch, ich weiß nicht, ich kann das auch gar nicht mehr richtig ernst nehmen oder so tun, als ob ich es ernst nehmen würde oder ich, keine Ahnung, Alter. Doch, du, das ist denen vollkommen egal, ob du die ernst nimmst oder nicht. Die haben ihre Routine, die werden sie durchmachen. Ja. Ich meine, wirklich, wie oft habt ihr euch schon 2016 geglaubt, dümmer kann es nicht sein? Ja, das stimmt auch. Dann kam es dümmer. Ja. Ja. So, Irgendwann gehe ich davon aus, könnten wir theoretisch, wenn wir in einem abgeschlossenen System, wo nichts Neues dazukommt, alle Informationen verarbeitet haben und dann eigentlich wirklich das Dümmste gefunden haben, was wir objektiv als das Dümmste hätten. Aber weil es ein offenes System ist, ein global offenes, das Internet halt, ja, wird es immer irgendwas Dümmeres geben. Das ist einfach, oh. Das stimmt. Türkei will Flüchtlingsabkommen noch 2016 platzen lassen. Die Türkei, die wollte auch die Banken verklagen, die die Staatsanleihen-Ranking runtergestuft haben wegen dem Coup. Die Türkei, die will auch neue Länder sich aneignen, also Teile von Syrien, Irak und auch Griechenland haben sie schon neue Karten, die rumkursieren. Die Türkei will auch ähnlich der NATO, ein Bund für alle muslimischen Länder machen, damit sie sich verteidigen können und angreifen können. Und angreifen. Geht. Ja, also dieser Think Tank, der das mit der islamischen NATO vorschlägt, der redet auch von einer jüdischen Weltverschwörung, die die UN und die USA kontrollieren. Also das ist sehr interessant, was da noch von der Türkei so kommen wird. Ich war die Woche mit meinem griechischen Kumpel essen und habe ihn dann gefragt, wie das ist, ob er noch zum Militärdienst eingezogen werden kann, wenn es da unten irgendwie hart wird. Der meinte ganz trocken, da gehe ich freiwillig hin. Also das wird auch kein Spaß, wenn das da eskaliert, ja, mit den Inseln, glaube ich. Griechenland und Türkei haben schon eine sehr blutige Vergangenheit und das wird nicht besser, wenn die jetzt wieder mit der Scheiße anfangen, die Türken. Ich meine, das ist ja der Witz, ist ja, die haben sich ja damals, ich glaube 22 oder 23 gab es einen Vertrag und dann haben die es im Endeffekt so gemacht, dass die Griechen, die christlichen Griechen aus der Türkei nach Griechenland umgesiedelt sind und die türkischen Muslime aus der Türkei sind in die Türkei umgesiedelt aus Griechenland und haben sozusagen dann mit dem Vertrag auch alles festgelegt, wie sich die Grenzen zu verhalten haben. Und Erdogan sagt ja jetzt, ja, der Typ, der das damals verhandelt hat, der war nicht cool, deswegen hätten wir das jetzt gern alles nochmal verhandelt. Und das ist eine absolute Frechheit. Ja. Also Erdogan führt sich auf, als sei er Putin im Endeffekt. Ja. Ich finde es gut mit Erdogan, weil wenn der jetzt sein Militär zum großen Teil entlassen hat und dann irgendwelche Länder angreift, dann wird er die Türkei damit komplett ruinieren und dann können wir uns vielleicht so faschistische Auswüchse vielleicht dann doch auch irgendwo irgendwann mal sparen. Ist ja nicht so, dass man jetzt, wenn man zum Beispiel auf Deutschland schaut, die ein oder andere Notiz aus der Geschichte sich rausziehen könnte, was gute Ideen und was schlechte Ideen sind. Also dass jetzt, spätestens jetzt, wo er offen hingeht und die Köpfe von Oppositionsparteien wegen vorgeblicher Unterstützung von Terrorismus verhaften lässt und offensichtlich weiteren Führungskadern dieser Oppositionspartei, das ist ja die HDP, also die kurdische, die Partei, die auch die kurdische Gemeinde sozusagen vertritt. Und wenn das dann irgendwie weiter noch eskaliert und immer noch nichts kommt, wirklich, also ach, Frau Merkel findet die Lage in der Türkei bedenkenswert oder sehr bedenkenswert oder irgendein Scheißdreck. Wann steht denn mal einer auf, haut mal auf den Tisch und sagt Erdogan so nicht und jetzt auch wieder, der hat schon die Knifte in der Hand mit dem Flüchtlingsabkommen und immer noch keiner sagt, weißt du was, Erdogan, wir bauen einfach einen Zaun. Und dann schiebst du dir da mal dein Flüchtlingsabkommen irgendwo hin. Die Woche hat doch auch wieder der Ministerpräsident hat getönt, wenn wir jetzt nicht bald die Visafreiheit kriegen. Das ist ein ganz einfacher Plan. Visafreiheit für alle Türken und dann greifen wir die Kurden an. Und dann gehen die nämlich alle nach Deutschland. Ich meine, das Ding ist halt auch mit dem Flüchtlingsdeal mit der Türkei. Ja, liebe Türkei, ihr bekommt die 3 Milliarden, weil ihr ein wirtschaftlich angeschlagener Staat seid. Und die 3 Milliarden bekommt ihr, damit ihr kein Failed State werdet. Also ihr seid so. Sind aber ein Failed State. Ja, also sind auf dem besten Weg dazu. Aber eigentlich, wir müssen nicht mit den 3 Milliarden erkaufen, dass die Türkei nicht auch noch so failed, also so ein completely failed State wird. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und keine Ahnung, man hat seit über einem halben Jahrzehnt so zweistelligen Bereich Inflation in der Türkei. Ich meine, keine Ahnung, ich weiß nicht. Feibel, hörst du mal auf? Ohne Spaß. Und dann müsste der Hulk mal aufräumen in der Türkei. So ähnlich wie hier. Ist endgültig vorbei. Nick Denton hat auch nochmal einen Blogpost geschrieben, in dem er sehr traurig und sehr. Er hat alles versucht, und aber die Aussicht, dass Thiel halt weiter unterstützt, also der Milliardär Peter Thiel, Hogan auch bei der wie Berufung oder was das dann gewesen wäre, weiter unterstützt hätte, war klar, dass das nichts wird. Und wahrscheinlich haben ihm seine Anwälte auch gesagt, dass das nichts wird. Also hat er das offizielle Ende des Krieges verkündet, und ich denke, die 31 Millionen, da kann sich der Hulk schönes Alter machen. Also hier mit Gawker, falls die einen oder anderen neuen Zuschauer das nicht kennen, das ist eine Medienfirma, die bankrott gegangen ist, und wir haben das extrem gefeiert, weil die sozusagen die unterste Subgruppe von einer Yellow Press, also aller Bildzeitung, aber halt einfach, man wollte sozusagen die Populärpresse noch unterbieten. Also Bildzeitung ist ein hervorragendes Blatt im Vergleich zu Gawker. Sie haben zum Beispiel den Bruder des ehemaligen Finanzministers geoutet, praktisch als jemand, der männliche Prostituierte bestellt. Und das Einzige, was sie in der Hand hatten, war die Aussage von einem männlichen Prostituierten, der angeblich von ihm beauftragt worden ist. Also so ein Niveau von Journalismus, ja, Erpressungsjournalismus. Der Typ hatte ihn nämlich vorher schon versucht, unter Druck zu setzen, und dann ist er an die Medien gegangen damit. Und die Medien haben im Falle von Gawker einfach mitgespielt. Gibt es auch irgendwo weiter zurück im Channel einen Stream, wo wir uns drüber freuen, dass Gawker tot ist? Okay. Ja, irgendwelche Bücher sind verboten. Wie? Auf Amazon oder was? Ja, so Marketing-Embargo. Space Raptor Butt Redemption. Also. Chuck Tingle ist doch der Typ, mit dem Zoe Quinn gerade ihr Buch zusammen macht. Ihr Spiel zusammen macht. Das ist der Typ, der diese komischen Einhörner und Scheiß, das ist der. Absolut lustig. Pounded in the Butt, ja. Sexy. Super. Ja, aber, und was ist das Schlimme? Die sind irgendwo im X-Rated-Keller nur zu haben, oder was? Ja. Damit nicht jedes Kind über Butt Redemption stolpert. Oh, okay. Ja, ich meine, es gibt ja auch diese komische Dinosaurier-Erotik, die da irgendwann mal erfunden wurde auf Amazon. Und ich hatte irgendwann mal von gehört, ich habe damals, das ist schon ein paar Jahre her, habe ich Lori Penny gefragt, was sie davon hält. Aber nie von ihr zurückgehört. Ey, müsste man mal Laser Sushi fragen, die hat doch ein Herz fürs Fandom. Ja, stimmt eigentlich. Aber ich meine, dieser Chuck Tingle, der hat auch interessante Bücher geschrieben, wie I'm Gay for My Living Billionaire Jet Plane, My Ass is Haunted by the Gay Unicorn Coroner, Unicorn Butt Cops Beach Patrol, Seduced by Dr. Bigfoot, Attorney at Large, Trained by the Living Biker Train. Ja, jemand, der prima zu Zoe Quinn verpasst, um das mal zusammenzufassen. Und der jeden Monat ein neues Buch rausbringt. Hat dieser scheiß Kickstarter war der eigentlich erfolgreich? Oder ist er endlich zu Ende und nicht erfolgreich? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, diese Geschichte hier war sehr interessant von Don Alfonso über die Nazis in Bautzen, was da irgendwie erst hieß es irgendwie 50 und dann sind es immer weniger geworden, irgendwann waren es nur noch 10. Und die da angeblich da irgendwie Jagd auf Flüchtlinge machen, was keiner fotografiert hat und so. Obwohl es ja so viele waren. Das Einzige, was es da hinterher gab, war irgendwie. Das nicht hier auch. Ja, das ist aber auch im unterentwickelten Osten. Die haben da keine Handys zum Fotos machen. Nee, und der Journalist, der das geschrieben hat, auch nicht. Hier, das sind dann die Nazis, ja. Das ist halt so lächerlich, Alter. Ohne Spaß. Ich keine Ahnung. Vielleicht kann man das auch mal ohne Nazi-Keule sehen und einfach sagen, Jugendliche, die sich aufs Maul hauen. Wow. Sowas Neues. Das gab's noch nie. Also ich. Moment, willst du mir sagen, dass nicht jeder Mensch im Land eine politische Agenda hat? Ja, also es kann auch einfach sein, dass irgendwelche Leute irgendwo auf einem öffentlichen Platz sind, Alkohol trinken und sich dann schlagen. Das ist das nie vorgekommen. Das Prügelnde ist politisch, Abel. Ja. Wir sind halt in der Metaschlägerei angekommen. Mhm. Ja. Ja, Postschlägerei ist das schon. Ja, Postschlägerei. Das sind aber nicht die Postboten, das ist eine andere Schlägerei. Na, Going Postal, was glaubst du, woher das kommt? Ah, ja. Ja. Oh, Leute. Du, ey, wenn ich das... Ich weiß nicht, warum ich einfach immer wieder mich freue, bei den Weltraumaffen dabei zu sein. Ich verstehe das wirklich nicht. Bei mir ist so ganz schöner Tag, so alles ganz normal. Und dann sitze ich hier und lese und gehe das alles mit euch durch. Und ich habe dann so einen Hals. Ja, das ist so ein bisschen Sadomaso-mäßig. Bei uns ist das halt so ein Bedürfnis, weißt du? Also wir brauchen diesen Hals, um die Woche wieder durchatmen zu können, glaube ich. Ich meine, das Gequatsche mit dem Osten und alles sind dort rechts, das geht mir mittlerweile einfach nur noch so auf die Nerven. Das ist einfach so, weißt du, jeder sagt dann, oh, guck mal, Sachsen, was ist in Sachsen los? Damit sich die Leute dann besser fühlen können oder was können sagen, ich gehöre ja nicht zu Sachsen. Das ist buchstäblich das Prinzip dahinter, ja, du hast es erkannt. Kauf nicht bei Sachsen. Ja, aber jedenfalls. Das liegt ja auch nur daran, weil der Osten so weiß geblieben ist nach der Wende, da muss man wissen. Ja, die Annette hat ja gehofft, dass er brauner wird. Dieser Matthias Meissner, der ist uns ja auch schon in der Vergangenheit aufgefallen, das war ja auch der, der die Amadeo-Antoni-Stiftung da beim Tagesspiegel verteidigt hat. Und genau, das sind doch diese Lobbyisten, er ist ja auch für die Zeit unterwegs und macht die Lobbyarbeit für Antifa und Amadeo oder an Antonio-Stiftung. Das sind doch auch immer diese Leute, die solche Vorfälle, auch wenn sie halt los erscheinen mögen, hypen, die halt ihr Geld damit verdienen, dass sie halt Nazis produzieren. Also wäre das jetzt kein Nazi-Vorfall, dann wäre der Herr Meissner gleich wieder ein Stück weit arbeitsloser. Das kann der sich gar nicht erlauben, dass er mal irgendwie einen Tag ohne Nazi-Aufschrei verbringt. Das ist guter Punkt. Also er verdient Geld dadurch, dass er irgendwo Nazis findet. Ohne Spaß. Also das ist halt wirklich so. Also, und 40 Nazis a day keeps the Arbeitsamt away. Ja. Und ich wollte noch sagen, nachdem wir letzte Woche ja schon geklärt haben, wie hoch die Trefferquote der AA-Stiftung bei rechten Gewalttaten ist, nämlich 80% Fehlalarm, ungefähr in Bielefeld war das, ja, dann können wir uns auch vorstellen, wie viele Luftnummern der Herr Meissner wahrscheinlich produziert. Viel Alarm, 80%. Das ist auch so eine Schlagzeile, die möchte ich einfach, da möchte ich nicht glauben, dass ich sie lese. Okay, Integrationsbeauftragte lehnt pauschales Verbot von Kinderehen ab. Also ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe mir den Artikel nicht durchgelesen. Ich habe einfach nur den Titel gesehen, dachte mir, ja, vorgemerkt für den Stream, aber ich habe es mir einfach nicht, ich konnte es mir nicht antun. Ich weiß gar nicht, was jetzt davon mitkommen soll. Wir machen das jetzt. Also ich fand es lustig, der Herr Schauder hat irgendwie einen Artikel gepostet und meinte, ja, ich habe mir echt Mühe gegeben, den so unvoreingenommen wie möglich zu lesen, aber bei jeder Zeile brüllt mein Hirn irgendwie nein. Ja. Okay. So lose wiedergegeben, den Tweet. Und so geht es mir halt bei den ganzen Sachen, warum müssen wir darüber überhaupt sprechen? Ne? So wie Pip vorhin gesagt hat, was interessiert uns das? Wir haben hier Regeln für Ehen mit minderjähriger Beteiligung und die gehören eingehalten, egal welcher Religion ich anhänge. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde sogar, dass man das von 16 auf 18 hochsetzen sollte. Was mit 16 Jahren mit der Erlaubnis der Eltern heiraten? Ja, als ob. Nur weil das niemand mehr macht und sich niemand drum gekümmert hat, gibt es das Gesetz überhaupt. Das Gesetz gibt es ja überhaupt nur, weil Verhütung halt irgendwie nicht so toll war. Und wenn die 16-jährige Clara dann 1952 irgendwie mit dickem Bauch da saß, dann musste sie den 19-jährigen Hans heiraten. Und dafür war das Gesetz da. Da war nichts mit Pille oder Kondome flächendeckend. Das ist eine ganz andere Zeit gewesen. Deswegen bin ich auch der Meinung, Heirat ist auch so eine schwere Entscheidung. Also warum sollte ich Auto fahren dürfen, so ungefähr? Alle wollen Führerschein mit 16. Ja? Und warum ist das immer noch bei 18? Weil man das den Leuten einfach nicht zutraut, in dem Alter solche Verantwortung zu übernehmen. Und heiraten und Kinder ist genauso. Ja, also Traue ich auch keinem 18-Jährigen und keiner 18-Jährigen. Aber soweit ich die Argumente gehört habe, geht's, wir können ja mal scrollen, geht es darum, dass die Kinder praktisch ja auch, kann ja sein, dass die da freiwillig sind oder wie will man das wirklich feststellen und solche, die üblichen Wieselgeschichten. Ah, Chris ist kurz AFK, deswegen können wir gerade nicht scrollen. Ach, das ist aber auch völliger Quatsch, wenn ihr mal guckt, zum Beispiel, wie viele 14-jährige Teenies bei irgendwelchen Boygroups rumhängen, und wenn man die jetzt fragen würde, ob sie da einen heiraten wollen, würden die auch unisono um Chor alle Ja schreien. Also das ist völliger Quark, irgendwelchen, weiß ich, früh pubertierenden Teenie-Girlies irgendeine Entscheidung zuzutrauen, die übers ganze Leben reicht. Also ich finde das... Ja. Ja, oder sie sogar dafür zu verpflichten, weißt du, das ist ja auch eben das Ding hier. Denn bei Kinderehen geht es nicht darum, dass das Kind es entschieden hat. Also ich gucke nicht um die drei Sätze hier als Unterüberschrift zusammen. Sollten Kinderehen in Deutschland generell verboten werden? Aydan Özoguz ist die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, ist dagegen. Sie warnt vor den unbeabsichtigten Folgen für die Frauen. Ja, also das für die Kinder. Was? Also das geht ja hier... Es geht doch um Kinderehen, also müsste sie doch um Folgen für die Kinder warnen. Nee, es geht aber ja auch dann hier jetzt im Folgenden darum, dass es zum Beispiel um sowas wie Unterhalt und Renten geht. Also das sind ja eher schon dann, geht es eher um die Frau, die Rechte hat, und nicht um das Kind, das die Rechte hat. Ein pauschales Verbot von, warte mal kurz, geh mal kurz hier vor. Werden ihre Ehen aberkannt? Warte, ein pauschales Verbot von Ehen von Minderjährigen ist zwar vielleicht gut gemeint, kann aber im Einzelfall junge Frauen ins soziale Abseits drängen. Im Einzelfall? Was? Was? Hier werden ihre Ehen aberkannt, verlieren sie unter anderem Unterhalts- und Erbansprüche. Ihre Kinder werden unehelich. Für viele würde das sogar eine Rückkehr in ihre Heimatländer unmöglich machen. Klar, aber das liegt ja auch wiederum nicht an uns. Also das liegt nicht an unseren Regeln, sondern das liegt daran, dass da eine Kultur herrscht, wo eine Frau, die ein uneheliches Kind hat, ein Paria ist. Ja? Also da würde die Frau, würde es für die Frau sogar gut sein, wenn sie eher hier wäre mit ihrem Kind. Eben, das zeigt nicht, wie kaputt wir sind, so von wegen, warum ist denn hier Deutschland überhaupt nicht daran angepasst, Kinderehen zu unterstützen und so, wenn die so tolerant sind, ne? Sondern eher, wie kaputt die Gesellschaft ist, in der Kinderehen sind, wenn doch alles daran abhängt, dass man Kinderehen so überbelastet und sagt, dass wenn du dann nicht mitmachst, du Unterhalt und Erbansprüche und das Kind wäre unehelich und Schande auf deine Familie und so, da aus dem Kulturkreis kommt. Das ist ja nicht hier, dass die Leute in Deutschland sagen, dass man dann so Kinder, die nicht, also Kinderehen, die aufgebrochen sind, dass man die Frauen dann dafür verantwortlich macht und dann irgendwie bloßstellt in der Gesellschaft. Das, man 361 davon sind jünger als 14 Jahre. Da gefriert einem doch das Blut in den Adern. Ja, man muss doch wirklich ganz klar und normal so ein Frame aufbauen und nicht irgendwie den dann verändern und sagen, ja, das ist voll nicht okay. Okay, die haben schon geheiratet. Das ist genauso wie, wenn es darum geht, keine Ahnung, irgendjemand hat einfach mal Ebola und kommt aus Afrika und dann heißt es, nö, wir den zu behandeln, das wäre nicht gut, weil seine Kultur ist halt so, dass er diese Krankheit hat und wenn wir den davon heilen, dann ist der in seiner Gesellschaft davon geächtet und das ist nicht cool. Ja, das ist ein guter Vergleich eigentlich. Was soll der Scheiß? In Indien feiern die Leute Fäkalien, okay? In Indien zählt das als heilig, wenn eine Kuh in deine Wohnung scheißt, okay? Also wenn du jetzt deine Minderjährige heiratest und die Ehe vollziehst und sie, weil sie noch zu jung ist, durch den Akt stirbt, bekomme ich dann Geld vom Staat, also sozusagen, was sie schon eventuell eingezahlt hätte, so eine Witwenrente. Nein, ernsthaft, das ist so das, was ich mich frage, wenn ich so eine News lese. Also sorry, es tut mir leid, es ist keine Ahnung, es fickt euch doch einfach. Vor allem war diese Frau auch bei der SPD. Ja, das war die Frau, von der wir letzte Woche gehört haben, dass sie eine Vaterlandsverräterin ist. Das ist unglaublich, echt. 360 von ihnen sind unter 13 Jahre alt. Wie kann man denn so krank und so herzlos sein? Da sind noch Grundschülerinnen mit dabei, oder? Das einzige Argument, was die Struktur vom Argument, die hier aufgebracht wird, ist das naturalistische Sophismus, also der naturalistische Sophismus, dass man sagt, das ist natürlich schon so war, und seit Anbeginn der Zeit in ihrer Kultur so war. Und das heißt, das zu ändern wäre nicht gut. Das ist doch absurd. Wenn hier sich im Westen man an dieses Prinzip gehalten hätte, wären wir hier immer noch alle noch so bei der Pest und es wäre illegal, Menschen zu sezieren und zu untersuchen. Ja. Was soll der Scheiß? Also ich habe hier noch einen Artikel. Also ich kann mich an den Artikel noch genau erinnern, also wo ich da war, als ich den gelesen habe. Achtjährige stirbt nach Hochzeitsnacht. Das Mädchen aus Jemen war von ihrem Stiefvater mit einem reichen Saudi zwangsverheiratet worden. Die Welt kann an verschiedenen Ecken auch im 21. Jahrhundert noch sehr unterschiedlich sein. Während es in Deutschland seit einer Gesetzesänderung der SPD-Justizministerin Brigitte Zypris theoretisch möglich ist, ins Gefängnis zu wandern, weil ein Staatsanwalt meint, dass eine nackte 18-Jährige auf einem Bild wie eine 17-Jährige aussieht, herrscht in Teilen der arabischen Welt das gegenteilige Extrem mit noch deutlich schlimmeren Folgen. Jüngstes Beispiel dafür ist in der von Gulf News international bekannt gemachte Fall der 8-jährigen Rawan aus der Stadt Hard in der Provinz Hadjar im nordwestlichen Jemen. Das Kind wurde von ihrem Stiefvater für angeblich 10.000 Rial mit einem mehr als fünfmal so alten reichen Saudi zwangsverheiratet und überlebte die Folgen seiner Hochzeitsnacht am letzten Samstag nicht. Die Penetration ihres dafür nicht ausgereiften Körpers hatte übereinstimmenden Medienberichten nach nicht nur eine zerrissene Gebärmutter, sondern auch andere schwere innere Verletzungen zur Folge. Das jemenitische Zentrum für Menschenrechte appellierte nach dem Bekanntwerden des Vorfalls an die örtliche Polizei, nicht nur die Bestie, sondern auch Rawans Familie festzunehmen und vor Gericht zu stellen. Ob die Beteiligten tatsächlich mit einer Strafe rechnen müssen, ist allerdings offen. Wenn ich Kinderehen höre, denke ich jedes Mal an diesen Fall. Deswegen habe ich da irgendwie einfach kein Verständnis. Ich habe, nein. 13, ja. Also da ist dann auch 13, 14, nein, halt's Maul, Alter, geh weg, geh in deine Bergregion und pimper da deine Ziege oder was auch immer. Willst Minderjährige heiraten, verpiss dich aus Deutschland. Ohne Spaß. Ich meine, wir sind doch nicht gesellschaftlich auf diesen Punkt durch Konflikte, durch Streitigkeiten, durch Krieg durchgegangen, damit wir jetzt wieder den einfach wieder zurückgehen und sagen, das ist jetzt der Fortschritt. Der Fortschritt heißt nicht einfach nur Veränderung. Meine Fresse. Alter, was ist das? Ja, kommen wir nun zum Mimimi. Ja, jetzt von Kinderehen auf Mimimi, Alter. Transition ist einfach super. Ja, das Thema Videospiele, Alter. Gorko. Bessere Transitions als die Ladyboys in Bangkok, Alter. Ja. Ja. Es war halt dieses Ding mit diesen männlichen Verhütungsmethode und Leute hatten Stimmungsschwankungen, was sie dann hier so hindrehen wie, naja, aber die Frauen doch auch. Wo man halt nicht weiß, wie stark das jetzt alles wirklich gewesen ist und so. Einer hat sich umgebracht, ne? Echt? Okay. Mhm. Ja, halt kein Problem, ne? Masculinity is so fragile, sag ich da nur. Ja. Nee, also sicher ist dabei, also klar ist bei der Pille da auch einiges in Kauf genommen worden. Stimmungsschwankungen etc. pp. Keine Frage. Und da gab es sicher auch Todesopfer, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es ist halt auch eine andere Zeit und es waren andere ethische Standards und andere auch medizinische Standards einfach, die man damals gehabt hat. Und dass das so rumgelaufen ist, ist leider ein historischer Fakt. Aber deswegen müssen wir nicht aus Rache jetzt hingehen und sagen, jetzt müssen die Männer aber auch erstmal, müssen sich erstmal 20 umgebracht haben, bis ich da nicht mehr drüber lache oder was. Das ist so alles kindisch. Ja, hier hat einer irgendwelche Trump-Zeichen in Brand gesteckt und das hat sich wohl ein bisschen ausgebreitet. Vor allem finde ich das auch sehr interessant, dass es wegen Stimmungsschwankungen war, also zu dem vorherigen Beitrag halt. Wenn doch die Feministen so komplett darauf bauen, dass Männer ja ganz anders sind als Frauen. Ja. und dann auf einmal wegen denselben Gründen da halt schon so Gemeinsamkeiten rauskommen, dann kann man doch nicht wirklich... Bauen die denn darauf, dass sie ganz anders sind? Das ist ja je nachdem, wie man die halt fragt, an welchem Tag und zu welchem Thema. Dann sind sie mal komplett gleich und es ist alles kulturell. Ich denke immer, dass das Patriarchat ist, damit sie immer sagen können, so, dass sie entweder anders sind, also zumindest anders sind als Männer, oder im besseren Fall, das ist halt an guten Tagen so, wie Feministinnen, dass sie dann sagen, ja, wir sind halt unterdrückt. Ja. Aber höchstens ist es dann ja auch so, selbst wenn Männer versuchen, Feministen zu sein, das ist ja bei Feministen so generell als Gedanke, dass man ja so in Streitigkeiten reinkommt, dann mit anderen Feministen, weil es ja heißt, Männer können es ja nicht sein, die können ja nur Allies sein. Ja. Von daher sind solche Studien halt wirklich eher solche, das sind tragisch natürlich, aber zeigen sehr schön, dass Männer eigentlich schon Gemeinsamkeiten mit Frauen haben und das ist total absurd ist, da irgendwie mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten feststellen zu wollen. So dämlich. UNO warnt vor menschlicher Tragödie. Klimaschutzberichte und so, wie viele Menschen sterben werden, wenn wir uns da nicht mehr drum kümmern. Kann man ja alles nachlesen und so. Und es ist aber wichtiger, dass wir vor Horror-Clowns aufgeklärt werden und das, keine Ahnung, was letztens größer in den Mainstream-Themen mit dabei ist. Aber wir machen halt so wenig und wir steuern halt auf eine Tragödie drauf zu. Aber das Gute daran ist, dass wir das Problem mit der Überbevölkerung relativ zügig lösen können, wenn der Klimawandel so wie vorhergesagt eintritt. Also das hat ja dann auch irgendwie noch was Gutes, theoretisch. Also ja. Muss ich schon Morgennudeln kaufen oder reicht es Mittwoch und Haarmilch und Wasser? Mittwoch reicht. Nein, ich meine, von der UNO, Klimawandel, Klimaschutzbericht, den würde ich allen mal empfehlen, weil das ist ganz interessant, wenn man da mal dann mehr drüber weiß und was zum Beispiel, also Deutschland wird zum Beispiel keinen Hopfen mehr anbauen können in naher Zukunft und halt einfach so verschiedene Implikationen, die zustande kommen durch den Klimawandel und wie viele Menschen sterben werden und wie wenig wir tun, also für irgendwie Klima oder so, aber ja, ist ja auch nicht so wichtig. Hallo, aber ich will Bier haben. Ja. Wird halt teuer. Aber Reinheitsgebot, come on. Gibt's dann große gekühlte Hopfenhallen? Sehr geehrte Damen und Damen, wir verkünden mit Stolz, dass die Hashtag saure Gurke bei HDM16 an den WDR geht. Für den Film Emanzipation. Saure Gurke. Ja, also das ist das Medienfrauentreffen und das sind wohl irgendwelche Leute vom ZDF, die hier mit mächtig, weiblich, grenzenlos hier in ihrem Bild drin stehen haben. Ich habe beim ersten Mal gelesen, mächtig, weiblich, was dritte? Grenzdebil. So ähnlich. Auf jeden Fall, ich glaube, gesetzlos habe ich das gelesen. Das passt eigentlich auch ganz gut, ja. Ich finde es so lustig, so, wir sind mächtig und weiblich und grenzenlos, deshalb werden wir uns wie kleine Kinder verhalten und ha-ha-ha-ha-ha sagen, ha, Emanzipation, ha-ha, versteht ihr es, ha, ist lustig. Nee, das ist ja der Titel von diesem Beitrag hier gewesen, vom WDR, über den sie sich da aufregen. Und dieser Beitrag, den man hier nur bis zum 9.11. sehen kann, das war jetzt der Fehler, den sie begangen haben, diese Scheiße rauszuhauen, solange wie man den auch gucken kann, der ist nämlich sehr gut geraten. Also hier sind die Leute dabei, hier von Nicht-Feminist, von dem YouTube-Kanal. Und die weisen hier auf ein paar sehr richtige Dinge hin. Zum Beispiel rechnen sie auch mal dieses Lohnlücken-Ding vor. Das ist der erste Beitrag von öffentlich-rechtlichen Medien, wo die das mal vergleichen. Also diese Behauptung, dass das alles auf Diskriminierung zurückzuführen wäre, halt eben im Vergleich zu, wenn man die gleichen Berufe vergleicht und so. Und das halt alles nur darauf ausgerichtet ist und quasi im Verborgenen passieren muss, diese Männerrechtsdinge, weil alles, was nicht Frauenpolitik ist, halt nicht stattfinden darf. Und das ist dieser Beitrag hier, über den sie sich ja aufregen und dem hier die saure Gurke verpassen. Okay, Moment. Ist das so ein Achievement für das Mimimi am lautesten? Oder? Ja, das soll halt eben so Negativpreis sein, so nach dem Motto, ihr habt es besonders schlecht gemacht. Wie die Razzies. Ja, toll, aber ist denn das nicht irgendwie für sie selbst was Negatives? Ich meine, immerhin sind sie die Gruppe, dieses Medienfrauentreffen-Ding, die Initiative, die jetzt dafür in die Geschichte eingeht, dass sie so total zynische Schlampen sind. Ich meine. Naja, noch bis zum 9.11. Haben die kein Problem mit dem. Aber sowas kann man doch mirrorn, runterladen und wieder. Wird es dann irgendwann später. Vor allem ist da direkt das Runterladenzeichen auf der Seite in der Mediathek. Nee, das ist kein Runterladezeichen. Das ist einfach nur Podcast abonnieren. Oh nein, Cheat. Also ich habe es gerade schon runtergeladen, weil es gibt da lustige Programme, wie zum Beispiel JDown Loader. Aber holt euch keine Malware, wenn ihr den JDown Loader installiert. Auf der offiziellen Seite. Aber damit kann man auch so gut wie alles runterladen mit einem Klick. Ich mache es auf die alte Weise. Ich gehe durch einen Source-Code. Source-Code. Also, das ist auf jeden Fall wieder so ein Ding, wo du dir denkst, ne, die reden darüber, dass das alles der gleiche Kram ist und so. Und normalerweise, ne, wie jetzt hier in dem Mist-Ding, was wir auch noch haben, oh nein. Das wunderbare Hashtag kurz erklärt hier zum Weltmännertag hier vom NDR. Ist auch geil. Zum Weltmännertag machen wir ein Special über Mansplaining. Wenn Männer Frauen ungebeten Vorträge halten, nennt man das Mansplaining. Mann, welcher Mann? Idioten nennen das so. Wenn Frauen Männer ungebetene Vorträge halten, nennt man das PMS. Kommt das jetzt dann auch beim nächsten Frauentag? Ja, oder definitiv. Was? Leute, das kommt im Alltag vor, aber auch in Hollywood-Filmen. Hollywood-Filmen. Im Alltag oder in Hollywood-Filmen. Wo lebt ihr denn, ihr Idioten? Ich würde mich halt wirklich freuen, wenn... Der heutige Männertag ist ein guter Anlass, sich diesem Thema mal zu nähern. Lina Stiegler tut das mit ungebetener Unterstützung. Hahaha, ha, ha, versteht ihr? Ungebetene Unterstützung, weil sie eine Frau ist und Mansplaining in... Hier fehlt noch so die Gedankenblase. What the fuck am I doing? Weil so sieht die nämlich auch aus, hier die Frau. Sieht aus wie Hillary, aber inside. Also mit einem Namen wie Alina ist sie wahrscheinlich ein Millennial und dann ist eigentlich auch schon alles gesagt. Ach, die ist doch confused, die Frau. Ja, definitiv confused. Overreacting. Ja, ist ja schade, dass der Doktorand nicht dabei ist, denn der hat sie ja gleich mal befragt zu dieser komischen Studie, die da drin, wo sich darauf berufen wird, dass sie nicht das hergeben würde, was sie da behauptet. Leute, mich wundert es halt mal echt mal. Gab es mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch so Zeug mal an Frauentagen gegen Frauen? Nein, so als Themenbeiträge oder? Vielleicht in den 50ern. Also da, wo Leute wirklich ernst genommen wurden und eigentlich so... Ja, dieses Jahr war das Meme, dass sie am Weltfrauentag sich darüber aufgeregt haben, dass irgendwelche Leute gesagt haben, wann ist eigentlich Weltmännertag? Oder von vornherein schon behauptet hätten, es würde irgendwelche Leute geben, die jetzt sagen, wann ist eigentlich Weltmännertag? Und dann so ganz hochlösig zu sagen, das ist im November. Okay, na dann mach doch einfach einen Screenshot von der Tagesschau-Seite, von dieser hier gerade und speichert euch den ab bis zum Frauentag. Und wenn da irgendwie definitiv Bullshit rauskommt, einfach diese Karte ausspielen, sagen, hier, ihr wolltet Repräsentation, da habt ihr sie. So. Ja, ich überlege mir schon, was war da Schönes. Also, ist halt positiven Sachen. Also, Repräsentation heißt nicht gleich, dass sie qualitativ hochwertig ist. Ja, also es ist ein absolutes Unding, vor allem, wenn man sich mal überlegt, worum es dabei geht, weil das ist auch das, was sie eigentlich gereiht haben, die wir da gemeint haben, ist doch jeden Tag mit einem Tag. Und es geht ja halt um diese gesundheitlichen Sachen auch und so. Ist doch jeden Tag Weltmännertag. Ja. So was Dummes, echt unglaublich. Ja, deswegen, also. Sagst, mansplainst du gerade? Ich meine, Mansplaining ist ja immer, wenn ein Mann etwas sagt. Also. Dann mansplainen wir wahrscheinlich alle, jede Sekunde, die wir sprechen. Ja, vor allem sind Frauen dann auch zur Hälfte Mansplainer. Das ist aber auch eine Erbsünde dann irgendwie. Ja, eben, weil ja man ja eigentlich Mann und eine Frau braucht. Haben wir eigentlich noch ein Video? Oder? Ja, wir haben noch ein Video. Die Frage ist jetzt, was ihr gerne sehen möchtet. Ich hätte im Angebot, du bist ein Sexist, Ausrufungszeichen, oder ich bin Feministin von Frau TV. Ich möchte gerne Gott sehen. Ich glaube, ich stimme für, ich bin ein Sexist, aber ich frage mich, was der Chat wohl glaubt. Was ja, lass mal den Chat entscheiden. Was will der Chat sehen? Immerhin müssen die das durchleiden und haben schon die ganze Zeit durchgehalten. Also. Der Chat. So, so, sag mal irgendwie nochmal, welche es gibt und dann, keine Ahnung, spammt eins für die erste und zwei für die zweite Variante da zum Video. Es gibt unter der Nummer 1 bin ich Feministin und unter der Nummer 2 du bist ein Sexist, Ausrufungszeichen. Okay. Jetzt warten wir einen kurzen Moment, bis der Leck von der Weltraumstation bis zur Erde wieder rum ist. Okay, ich habe ganz viele Einser. Ganz viele Einser. Eine 3. Ja, eine 3, wer ist da? Eine zweite 3. 3 ist gleich beides. Also es sind mehr Einser. Es sind definitiv mehr Einser von verschiedenen Leuten. Da hat einer geschrieben, beides. Ah, das kam schon mehrfach. 0, ja. Dann fangen wir mal mit der 1 an, würde ich sagen. Ich bin eine Feministin. Ja, eine Sekunde, ich bin gerade beim Öffnen. Oh je. Yeah. Da wird also, einem heute aber auch nichts erspart. Das habe ich auch schon gesehen. Nein, eine Folterrunde. Nein, aber das hat ja eigentlich der ganze Stream und so, das hat ja eigentlich was Therapeutisches. Also die Idee ist sozusagen, dass man zusammenkommt, dass man auch an die News sozusagen hinbrüllt, wie der Abe Simpson gegen die Wolke und dass es danach allen besser geht. Und Katharsis. So, ja. Und natürlich noch unsere Einflussnahme auf politische Thinking. Warum sind Frauen von heute nicht Feminist? Genau, der ist das. Ja. Okay, ich schau mal ab. Bist du eine Feministin? Nein. Warum nicht? Ja, das ist mir irgendwie zu krass. Seid ihr Feministinnen? Bist du vielleicht eine Feministin? Bist du eine Feministin? Ich suche Feministinnen. Und was wollen sie mit denen? Schön, dass es immer noch Rente gibt für Leute, die mit so Sprüche kommen, Alter. Schlagfertig. Ist aber auch Köln auf jeden Fall. Und was wollen sie mit denen? Den werde ich jetzt auch einfach merken und bringen. Dann suchen sie echt weiter. Sind sie ein? Nein. Keiner will Feministin sein auf einmal. Die Zeiten sind vorbei. Also wir haben uns ja mal stark angestrengt damals, aber heute ist es ja nicht mehr. Oh. Jetzt kommt Musik. Jetzt skippe ich mal ein bisschen. Dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind, aber manchmal grundverschieden. Ich finde, dass Frauen sich mehr mit Karriere befassen sollten und Männer mit Kindererziehung. Nee, Schatz, du willst doch mit Kindern zu Hause bleiben, ne? Du hast gerade gesehen mit dem Messer? Ja. Aber Feministin sein heißt doch immer kämpfen, anstrengend und nicht wirklich attraktiv. Will man das? Wie sexy finden Sie eine Feministin auf einer Skala von 1 bis 10? Was meint ihr? Was sagt er? Also, 0. 1. Ich enthalte mich, ich hab's schon gesehen. 10 out of 10, ja, IGN. 1. 1. Sagt er 1. Ja, also man sollte keinen Männer haben. Er sagt auch ausdrücklich, wenn 1 das Niedrigste ist, dann 1. Also er versichert sich nochmal ab, finde ich gut. Genau. Ja, und die Verschleierte da hat gerade gesagt, dass man kein Männerhasser sein sollte. Für mich hat das immer so einen Beigeschmack des übertriebenen Handels, ne, in eine bestimmte Richtung. Feministin und Sexy sein, das passt einfach hin. Taylor Swift, jeweilige Hermine, Emma Wiped. Verkaufen und Likes zu sammeln? Sie muss es wissen. Steffi Lohmeier, die Queen des... Die gerade Stefanie Lohaus, Steffi Lohmeier genannt. Ja, ich habe mich auch schon gewundert, da ist es nicht die Lohaus beim Gucken, aber ich habe es dann auch verworfen, aber sie sagt Lohmeier. Ja. Lohmeier. Die Frau Lohmeier, Pissi-Magazin. Deutschen Popfeminismus und Gründerin des Frauenmagazins Missy. Ich denke schon, dass es eben Prominente gibt, die sich das Label jetzt einfach so auf die Stirn klatschen, um sich selber Bedeutung zu geben. Aber ich würde jetzt auch nicht hingehen und sagen, du darfst das nicht. Ja, weil ich bin ein großer Fan davon, dass es eben keine Partei ist und dass wir nicht die ganze Zeit übereinander urteilen. So. Das wäre auch ganz was Neues in der Feminismus, wenn man irgendwie ein Urteil ist. Ja, nicht übereinander, über andere schon. Das ist ihr Lebenszweck, aber halt nicht übereinander. Wie in einem Verein oder in einer Partei. Eben was passiert inhaltlich, wo kann ich tatsächlich dran andocken? Oh, immer diese Musik, ey. Das ist typisch Frau-TV. Die haben mit jedem Scheiß immer Musik bis zum Abwinken. Ja, das machst du, wenn deine Inhalte ziemlich inhaltsleer und flach sind, dann brauchst du mehr Bilder und mehr Musik, die dann das vorgaukeln, dass gerade tatsächlich irgendwas von Bedeutung gesagt wird. Trend? Ich besuche die junge Feministin Laura Klebus in Dortmund. Sie macht den Blog Feminismus im Pott und sich den ganzen Tag Gedanken. Ich glaube nicht, dass Feminismus ein Trend ist. Ich glaube, dass durch diese verschiedenen Akteurinnen, die sich eingeschaltet haben, wie zum Beispiel auch Beyoncé und Co., aber auch dadurch, dass es jetzt viel mehr Stimmen gibt durchs Internet, dass viel mehr Frauen das auch lesen, dem begegnen und das wiedererkennen, dass sie die Probleme, die da behandelt werden, wiedererkennen und dass sie das Bedürfnis haben, sich zusammenzuschließen und darüber zu sprechen, stärker zu werden gemeinsam. Ja, wisst ihr Bescheid. So ein Wir und ein Sie etablieren praktisch, ne? Kann man eine Feministin sein und sich Maniküre und Pediküre machen lassen oder sich Botox spritzen zu lassen oder sich die Brüste machen zu lassen? Nein, da kommt dann die Left-Wing Death Squad und der schießt. Nein, sie wird jetzt bestimmt sagen, ja, das kann man schon, es geht um Freiheiten so, aber man sollte schon zusammenhalten bei Feminismus und so. Ist das okay für eine Feministin? Du musst dich akzeptieren und du musst mit dir leben. Da kann dir keiner reinreden und da werde ich bestimmt nicht sagen, oh, du bist jetzt aber keine Feministin mehr, weil du hast dir die Brüste vergrößern lassen. Wie blöd ist das denn? Langsam. Bang. Bang. Feministin. Nein, nicht. Beyoncé ist eine Feministin. Ja, dann. Und Miley Cyrus auch. Ja, wir sind ja eigentlich dann auch. What? What? What? Das ist halt schon lustig, dass du ungefähr 12 Sekunden brauchst, um Jugendliche für eine Idee zu begeistern. Du sag mal, dein Opa. Dein Opa war dann auch in der Partei, oder? Sind sie Drogenverkäufer? 50 Cent auch Drogenverkäufer. Das war, was war das? Das war, was? Moment, das war so Beyoncé ist Feministin, das war zuerst mal so zurückhaltend, so ja, okay. Und dann sagt Miley Cyrus auch, oh ja, dann sind wir auch, ja. Ja, wir sind auch Frauen, die gerne in hautfarbenen Kostümen irgendwelche... Ja, wir würden auch gerne Geld machen damit, was wir haben, aber ja... Oh mein Gott, Alter. Ist das nicht irgendwie einfach Indoktrinierung von Leuten? Nein. Moment, warte. Echt? Nein, ihr müsst nur noch ein einziges Mal Nein sagen, dann glaube ich euch. Nein. Okay, ja. Habt recht, sorry. Habt recht. Aber ich weiß nicht, warum wollen Leute nicht Feministin sein, ist nicht geklärt worden. Vielleicht gibt kein Job danach, wenn Feministin nichts bekämpfen. Oh, ein Russe, jetzt, ich fühle mich bedroht. Haha, ja. Die haben unseren Präsidenten umgebracht. Jetzt ja. Den anderen auch noch? Wollen wir den anderen auch noch gucken? Ja, dann ist aber auf jeden Fall ein bisschen länger. Ja, ich glaube, wir gucken beide. Es ging ja bei der Frage mit dem Chat nur darum, welches zuerst. Also ich glaube, die wollen schon, dass wir beide machen. Ja, man sieht, dass wir redaktionell uns sehr gut immer auf den Stream vorbereiten. Ja, vor allem diese Woche war wirklich heldenhaft, was Vorbereitung anging. Aber wir geloben Besserung. Ich habe mich an meine neue Grafikkarte gewöhnt. Der Abel wird sehen, dass er weniger Hearts of Iron 4 spielt und wir schaffen das nächste Woche wieder ein bisschen organisiert. Ja. Ja, du bist ein Sexist. Film ab. Hi, hast du schon mal Erfahrungen mit Sexismus machen müssen? Ich bin Marspet und auf diesen Aufruf hin, ob ihr schon mal Erfahrungen mit Sexismus machen musstet, ob im Alltag oder im Netz, haben wir super viele Antworten von euch bekommen auf Twitter, Instagram und Facebook. Und jetzt gucken wir mal, was die Leute an der Uni dazu sagen. Kann er mal bitte normal reden? Nein, dieser Mann ist derjenige, der auch in dem Susi Grime-Video schon vorgekommen ist. Er hat auch einfach, ich glaube, ein billiges Sprechtraining gemacht. Bei Stephen Hawking. Also wenn es nicht Buchinger ist, bin ich zufrieden. Weißt du, es ist schon was. Aber warum? Ja, ich glaube, das war der mit dem Rucksack. Gottchen. Das ist die Farbe des Rucksacks. So falsch. Ach, der, oh, der hat ja auch eine pinke Kappe auf. Die steht ihm ja so gut. Ja. Na, schöne Musik. Macht, dass ich im Club partout für lesbisch gehalten wurde, weil ich eben kurze Haare habe. Und dann kam so ein, ja, nicht besonders in meinen Augen attraktiver Typ auf mich zu und meinte, ich könnte ja so unglaublich hübsch sein, wenn ich lange Haare hätte und warum ich mich denn so verunstalten würde. Das ist Sexismus, mein Gott. Der pure Sexismus. Dann wurde ich mit mir selbst konfrontiert und mein Es hat sich mit dem Über-Ich in Kontakt... Aber sie war wenigstens ehrlich. Sie hat gesagt, der Typ war ihr nicht sympathisch. Und das impliziert ja, wenn er ihr sympathisch gewesen wäre, dass sie vielleicht anders reagiert hätte. Das ist noch relativ ehrlich. Also eine indoktrinierte Feministin würde sagen, er hat mich sexuell harassed und ich musste den Club verlassen. Also für mich schwang das im Subtext mit, weil wenn ich sowas antworte auf die Frage, hast du schon mal Sexismus erlebt? Ja. Also, ja, das ist halt, ja, aber ich finde es fair, dass sie es sagt. Also, ob nee, sie das ich glaub, wollte das ist oder nicht. So ein bisschen mangelnde Selbsteinsicht, dass sie nicht. Ich merke, dass das nur ihr eigenes Ego ist, was da irgendwie. Meint, ja, ob sie das in dem Fall wirklich auch schnallt, was sie gesagt hat, ist die andere Frage, aber es ist schön für den Zuschauer. Ja. Ich denke, dass Frauen mit kurzen Haaren lesbisch sind. Ich finde es halt traurig, dass man nicht mal mehr so aussehen kann, wie man möchte. Du siehst so aus, wie du möchtest, du Depp. Du wirst nicht in die Wand gestellt und erschossen, Alter. Halt die Fresse. Naja, in gewissem Zusammenhang kann man ja auch nicht selber darüber bestimmen, wie man aussieht. Ich meine, man sieht halt so aus, wie man aussieht. Man kann sich natürlich die Haare schneiden oder so, aber... Ja, aber ja, die vor allem, als wäre sie Jeanne d'Arc, Alter. Was will ja. Auch das Ding ist doch, ich meine, dann gibt sie ja offensichtlich auch keine Signale, weil ich, also kurze Haare hätten die wenigsten Männer, die ich kenne, davon abgehalten, auf eindeutige Signale zu reagieren. Also das ist einfach Blödsinn. Dann sitzt sie da und möchte gepflückt werden wie die Prinzessin und die ganzen Herren, wo sie gern gepflückt werden will, die gehen halt vorbei. Aber das ist nicht die Schuld der Herren, sondern da muss sie halt dann, wenn, aktiv werden. Und wenn sie dann eine Ablehnung kriegt, muss sie damit zurechtkommen. So ist es halt im Leben. Ja, vor allem hat sie selbst freiwillig aus ihrem freien Willen heraus eine Entscheidung getroffen. Und dann wurde sie mit den Folgen der Gesellschaft mit dieser Entscheidung konfrontiert. Ich würde auch gerne einen grünen Irokesen tragen, aber ich habe zu wenig Haare auf dem Kopf. Ich bin oppressed. Sexismus. Modernes und normales, wie kurze Haare bei Frauen immer noch so abgestempelt werden. Vor allem sieht das überhaupt nicht Frauen gut aus. Ich meine, was ist das? Topffrisur. Haare haben und fraulich wirken irgendwie, ja. Also kann ja jeder machen eigentlich, wie er will. Müsste man meinen heutzutage. Aber also ich finde, es gibt Frauen, denen steht Kurzhaar gut. Ich glaube, bei ihr, finde ich, steht ihr es eigentlich schon ganz gut. Also ja, vor allem, es kann ja auch jeder machen, was er will, nur es kann nicht jeder bestimmen, was andere Leute davon halten. Mhm. Ja. Wenn jemand in weißen Tennissocken rausgehen will, weil er die cool findet, okay, aber es werden die Leute dafür beurteilt und das weiß man eigentlich auch, wenn man irgendwie... Ja, ich meine, wirklich, ich werde auch zum Beispiel die ganze Zeit von meiner Freundin so geächtet und bloßgestellt dafür, dass ich so Crocs habe, okay? Und lasst mich doch, ja? Ja, aber das ist ja Nagging. Das ja, aber, na, Moment hier. Aber ich werde da nicht sagen, das ist Sexismus. Mhm. Ja, denn darum geht es ja hier. Das ist so ja das Framing davon. Das ist Lookism. Ich meine wirklich, wenn Sexismus in der Gesellschaft hier auf so einer Ebene ist, dass man eine Entscheidung getroffen hat und dann nicht zufrieden ist mit der Reaktion, die eine einzige Person mal gesagt hat, dann ist das nicht wirklich irgendwie Sexismus mehr, dann ist das... Naja, vielleicht ist sie aber auch einfach nur unglaublich unempathisch und hat überhaupt nicht kapiert, dass der besagte Herr sie einfach nur anbaggern wollte. Und ja, kann mir nicht vorstellen, dass da jemand zu ihr hingeht und sagt, ey, du siehst scheiße aus, weil du kurze Haare hast und dann weitergeht. Also Situation wird wohl anders, muss ich mal sagen. Ja. Also, der war Mansplaining-mäßig unterwegs. Ne? Das war wahrscheinlich am Weltmännertag und er dachte sich, heute muss ich mal. Ja, heute musst du mal. Muss ich es allen erklären. Ist das so, ich werde Lehrer und es ist halt ein Frauenberuf und es wird immer wieder so von wegen, oh, ein Mann, endlich ein Mann, aber warum halt, ne? Weil, klar können Frauen das, aber auch Männer können das und man ist da halt so irgendwie auf so einer Position von wegen, ja, die ganzen Mädels, die werden ja eh alle Lehrer und so für die kleinen Kinder, genau, ist ja süß so, aber man wird nie so als großer Job gesehen. Also es ist immer so, ach, Lehrer, ja, Grundschullehrer, Kindergarten und so. Ja, ist das nicht so? Nee, würde ich nicht sagen. Ist eine wichtige Zeit und wenn du da gute Lehrer hast, kommst du auf eine gute Schiene für den Rest. Ja, aber ich meine, das, was sie jetzt gerade gesagt hat, dass ja die... Ja, die Grundschullehrer werden, aber eher in akademischen Zirkeln ist das so, dass dann die höher gelegenen, die sich höher irgendwie vom Abschluss fühlen, dass die dann sagen, ach, Grundschullehrer kann jeder, aber klar, da werden einfache Inhalte vermittelt, aber ich glaube, Grundschullehrer kann halt nicht jeder, weil du auch eine gewisse psychologische Einstellung mitbringen musst. Ich sehe es an der Frau, die meinen Bruder jetzt heiraten will, ja, die ist halt einfach nur eine Oldschool-Lehrerin und ich glaube, die wird vielen Kindern, also als Schüler werden sie sagen, boah, die ist aber streng und hinterher werden sie ihr Briefe schreiben und sagen, danke, dass sie damals irgendwie nicht aufgegeben haben. Also und so Leute braucht man da. Das ist, also es ist eigentlich, ich finde, Grundschule sollten echt nur Leute machen, die das vor Augen haben, dass sie Leuten, kleinen Leuten helfen müssen, irgendwie das Lernen zu lernen. Der Lehrerberuf ist nur was für Frauen. Ja, also im Club ist, glaube ich, ständig immer die Sache, dass man irgendwie auch wirklich angefasst wird, auch wenn man das, also auch wenn man es gar nicht so drauf anlegt. Mit deinem Kind passiert das ständig, ohne Spaß. Ich war vor 2 Wochen in der Disco, da hat mir eine Frau an den Arsch gelangt und da dachte ich mir, kann ich jetzt zu dem Türsteher gehen und sagen, die hat mich angefasst, können Sie die rausschmeißen? Holen Sie die Polizei, nehmen Sie Ihre Personalien auf. Und also, ich war auf den Blick von dem Türsteher gespannt gewesen. Ich war in vielen Clubs mit vielen Leuten und so, aber dass jemand wirklich so aus meiner Umgebung einfach zu jemandem hingegangen wäre, egal welchen Geschlechts, und den irgendwo angepackt hätte. Ich meine, jeder normale Mensch weiß das doch. Und ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber 98% oder so respektieren sowas doch in einem Club. Also ja. Es kann doch echt nicht sein, dass wir eine Epidemie haben oder ist es so aus dem Ruder geraten? Ja, vielleicht bin ich zu weit weg. Also ich meine Club-Erfahrungen sind halt alt. Dass vielleicht ein, zwei Mal irgendwie erlebt haben wird und wahrscheinlich auch von irgendwelchen Leuten, die sie doof fand oder so. Oder zu unpassenden Zeitpunkten oder so. Hm. Also. Ah, OPEX ist draußen. Windows 10 hat Auto-Updates. Haha. Ja. So ist das. So, dass ich viele. Spybot Anti-Beacon kann ich da empfehlen. Das ist ein kleines Programm, das Windows 10 ein wenig weniger aggressiv macht. Erfahrungen in der Gastronomie gemacht habe, dass man dort eben immer irgendwie sich bedrängt fühlt, irgendwie darauf Wert gelegt wird, dass man nur eine hübsche Frau ist, die das ist natürlich bitterböse. Das kann sich ja kein Gastwirt rausnehmen, dass er guckt, dass seine, das ist alles so kindisch, was soll das denn? Das ist der Arbeitsmarkt und eine hübsche Frau mit einem Umgang, ich sehe es an meiner Lieblings-Schnitzel-Kathedrale, die haben den Besitzer gewechselt, der neue Besitzer ist gut, aber er hat nicht mehr das Auge für Bedienungen. Wenn du früher da hingegangen bist, das war der Hammer, die aufmerksamsten und hübschesten und schnellsten Mädels in der ganzen Stadt. Der hat einfach ein Auge dafür gehabt. Ja. Und heute ist es genau diese Qualität fehlt heute. Ja, vor allem, weißt du, du regst dich auf, dass du durch Aussehen die Möglichkeit hast, irgendwo eingestellt zu werden. Ja, durch Intelligenz hast du auch die Möglichkeit, irgendwo eingestellt zu werden. Als Model kannst du mit Schönheit sehr viel Geld verdienen. Als Doktor kannst du mit Intelligenz sehr viel Geld verdienen. So wie du geboren worden bist, da kannst du auch Sachen dazu machen, noch ein bisschen trainieren oder noch ein bisschen lernen und dann tust du dein Skillset am Arbeitsmarkt verkaufen. Willkommen im echten Leben. Ohne Spaß. Ja, auch vor allem, wer sagt denn, dass sie wegen ihres Aussehens den Job nicht gekriegt hat? Vielleicht war sie patzig, vielleicht hat sie irgendwie die falschen Antworten gegeben. Also, soweit ich das verstehe, beschwert sie sich noch nicht mal darüber, dass sie einen Job nicht bekommen hat. Sie beschwert sich nur darüber, dass es überhaupt Leute gibt, die so nach einem Job suchen. Gar nicht so viel Respekt entgegengebracht wird, wie man gerne hätte. Ja, bei mir ist das auch immer so im Club, dieses, keine Ahnung, einfach irgendwie so von hinten schon so angepackt werden. Ich finde es okay, Frauen im Club gegen ihren Willen anzugrapschen. Es wird nicht mal mehr gefragt, ob man Lust hat zu tanzen oder was weiß ich. Das ist immer direkt so dieses, du bist so richtig das Sexsymbol einfach. Also das ist auch, sobald man irgendwie was Kürzeres anzieht oder so Und wenn man dann was Längeres anzieht, heißt ja direkt, man ist prüde. Also man wird so oder so irgendwie immer in jede Richtung abgestempelt. Also ja. Gestern war. Wow, meine Kleidungswahl beeinflusst, wie Menschen über mich denken. Das ist ja Sexismus. Schon Hochschulstoff, also, oder? Also ich habe ja kurze Haare. Wenn ich mir jetzt eine Thor Steiner Jacke kaufe und damit rumlaufe, dann würden Leute auch Schlüsse über mich ziehen. Ja, und keine genauso, Ahnung. Wenn du eine Storch-Heiner-Jacke anhättest, würden sie andere Schlüsse über dich ziehen. Das ist nun mal so. Ja, keine Ahnung. War ich hier bei Gilbert Pinter oder so und der Typ meinte einfach so grundsätzlich, ein Freund hat gefragt, so, hey, kann ich bei euch arbeiten? Er meint, ich nehme nur Frauen, so oder so. Ja, ja, genau, solche Sachen. Die kriegen sonst, ja, sonst kommen hier keine Männer mehr hin. Ja, ja gut, dann wiederum hast du einen strafbaren, nach deutschem Recht strafbare Handlung und kannst ihn anzeigen, Punkt. Wenn du da einen Beweis für hast, Punkt, Ende. Also da sind wir wieder an einem, das ist so dieses, da werden dann Probleme irgendwie erzählt, die keine sind, weil sie bereits in unserem Rechtssystem abgedeckt sind. Du darfst nicht sagen, ich nehme nur Frauen. Das ist eine Dummheit, sowas zu sagen. Du kannst nur Frauen nehmen, aber offen zu sagen, dass du nur Frauen nimmst, das darfst du einfach nicht als Arbeitgeber. Punkt. Da gibt es eine Regelung für, gar keine Diskussion mehr über den Teil. Ja, also man Scheißegal. Sieht ja auch oft Ausschreibungen, junge Kellnerin gesucht, hübsche Kellnerin gesucht. Bei mir das im Laden ist Blödsinn, nur in Ausschreibungen Kellnerin. Darfst du das nicht. Da wird immer nach Servicepersonal Gastronomie gesucht, da wird nie nach hübschen, jungen Frauen oder Ähnlichem gesucht. Das ist eine, da gibt es nämlich Anwälte, die warten da nur drauf, die mahnen das dann ab und dann zahlst du. Das ist Quatsch. Naja, das gibt's nicht. Zumal solche Anzeigen von den Redaktionen in der Regel auch gar nicht mehr angenommen werden. Also ich hatte damals Probleme bei der Suche nach Fotomodellen. Das mussten nun explizit weibliche Modelle sein. Und selbst da war es wirklich hart, die Anzeigen durchzubekommen, weil die Redaktionen darauf pochen, dass man geschlechterneutral formuliert. Hm. Und es ist halt, also es stimmt so meines Erachtens nicht, wie es hier das ist. Aber das ist auch so, das ist halt dieses Halbwissen, was dann da ist. Und dann höre ich noch was von Anne Witzorek im Fernsehen und schon bin ich der Überzeugung, überall wird nur nach hübschen jungen Frauen gesucht. Das ist wie Chemtrails im Endeffekt. Ja. Ja. Habe ich auch gemerkt, es ging hauptsächlich darum so, ach, du bist Russin, ach, das ist ja schön, da kommen ja hübsche Frauen her. Man merkt ja Blicke, man spürt die ja und das, man fühlt sich einfach unwohl. The Blicke, man spürt die ja. The man fühlt sich einfach unwohl. Unvorteilhafter Stand. Ja. It's not just the day-to-day grind. Man merkt die Blicke. Ich habe das auch selbst schon erlebt, einer meiner besten Freunde ist schwul, dass dann irgendwie Leute, die wir kennengelernt haben, gesagt haben, wie, ein Freund von dir ist schwul, ist ja voll ekelhaft, was geht denn, bei dem ist ja gar kein richtiger Mann. Was für Leute kennen die? Ich kenne nicht einen so eine Person. Wenn du in bestimmten Stadtteilen von Köln wohnst, gibt es da schon Möglichkeiten, solche Leute zu treffen. Homosexuelle sind keine echten Männer. Also wenn du jetzt so vielleicht an YouTube denkst, stört dich da irgendwie? Ja, also YouTube ist ja im Moment, was auch viel kritisiert wird, was ich gut finde, so sexistisch. Also wenn man YouTube ist total sexistisch. Was ja auch kritisiert wird, was ich gut finde. Ja, das finde ich voll gut, dass das kritisiert wird. Welchen YouTuber gehört dieser Arsch oder allein die ganzen Pranks oder wie auch größere YouTuber einfach Frauen teilweise objektivieren mit Schlampe. Gerade auf YouTube finde ich es sehr präsent. Sollten wir auch mal sowas machen? Mit wem gehört dieser Arsch? Oh ja, auf jeden Fall. Und dann nehmen wir aber nur Feministin. Achso, ich dachte, unsere Arsche. Ah, okay. Wir sind auch endlich groß. Ich will auch mal groß werden. Und dieser Alltagssexismus einfach. Ja, und was würdest du dir vielleicht, also was wünschst du dir, was sich ändern soll dahingehend? Ich finde, dass man da noch viel mehr darauf aufmerksam machen soll, dass das einfach nicht geht. Ich finde, dass man da... Was du dir da wünschst, also ich wünsche mir eine chemische Kastration der Bevölkerung, weil dieser Sexualtrieb, mit dem alle Menschen geboren werden, also der lässt ja dann irgendwelche Bildchen anklicken, wenn man da einen Ausschnitt oder einen Waschbrettbauch sieht. Und ich finde, das ist Objektifizierung. Deswegen setze ich mich dafür ein, dass wir alle miteinander eine chemische Kastration erhalten. Aber sag mal, kann es sein, dass er zielsicher nur Frauen interviewt hat, von denen anzunehmen ist, dass sie sich als unattraktiv empfinden? Also ich finde auch die Auswahl der Gesprächspartnerinnen hier schon ein bisschen nicht repräsentativ. Das hat auch sowas von Humble Bragging, weißt du, wenn du so sagst, ja, mich sprechen so viele Leute an und dann denke ich mir so, aha, gut, dass du das herausstellen musst. Wie genau, die greifen mir einfach irgendwo hin, weil die... Die denken, ich wäre ein Sexsymbol. Ja. Auch als Zuschauer viel mehr reingehen muss und sagen muss, ich finde das nicht in Ordnung, das könnt ihr so nicht machen. Als Zuschauer, ja. Ja, war doch auch jetzt unter einem unserer letzten Streams jemand, der meinte, dass die Reporting-Funktion bei YouTube leider nichts bringt. Genau. Ja. Das werden immer mehr davon. Das war jemand von der Grünen Jugend, zumindest nach dem Logo. Vor allem, weil das ja auch viele jüngere Zuschauer sehen und das vielleicht auf die abfärbt. Denkt doch mal wenigstens endlich mal an die Kinder. Was ist eigentlich mit der kulturellen Appropriation, die sie betreibt? Die Mütze ist klar Französische Revolution, aber davor ist sie eigentlich aus dem antiken Persien geklaut. Was denkt sie sich eigentlich? Die kleine Hitlerina da. YouTube ist ein gutes Stichwort. Denn die Videos, die wir eigentlich nur zum Spaß gucken, haben oftmals eine stark sexistische Message. Bam, bam, bam. Der Typ ist doch vor allen Dingen auch noch YouTuber selber. Ne? Und sagt immer so, ja, guckt nicht bei Rassisten, guckt bei mir. Das hat ihm bestimmt keine Klicks gebracht und keine Aber sie empfehlen einen wichtigen Science-Fiction hier in dem Standbild. Fritz Langs Metropolis. Ja, die restaurierte Fassung, also wenn man sich für Filmgeschichte interessiert. Und was ich jetzt hier sehe, ja. Ne? Also das ist aber kein rosa Rucksack hier, mein Lieber. Also das ist jetzt schon Hate Speech. Also der muss jetzt ins Umerziehungserdgeschoss in der AA-Stiftung. Also das ist da im Keller und da wird er vom Horrorclown Kahane mal richtig vernudelt, weil der Rucksack, der darf nicht blau sein. Weil das ist, wenn der Rucksack, den du trägst, wenn der blau ist als Mann, das ist der erste Weg zum Faschismus, das sage ich euch. Wenn sie mit einem blauen Rucksack am Münchner Hauptbahnhof... Mehr YouTuber erkennen ihre Vorbildfunktion an und äußern sich öffentlich gegen Sexismus. Oh, ja. Jetzt haben wir eine Äußerung gegen Sexismus. Die Leute, die unser Video jetzt geht's klar gegen Sexismus. So, jetzt wird der Sexismus bekämpft. Mir fällt im Alltag vor allem in so sportlichen oder Wettbewerbssituationen auf, dass Sexismus definitiv ein Problem ist. Wenn es zum Beispiel darum geht, bei Mario Kart, ja gut, dass du jetzt gerade gewonnen hast. Stell dir mal vor, du hättest gegen deine Freundin verloren. Deine Freundin mit einer Vagina. Wie peinlich wäre das denn gewesen? Ja. Ja. Viele der alltäglichen Erfahrungen mit Sexismus habe ich eigentlich dadurch, dass ich eben auch mit YouTube aufgewachsen bin oder mit dem Internet aufgewachsen bin, auch im Internet gemacht. Das fängt also mit so ganz harmlosen Sachen eigentlich an, dass zum Beispiel... Ja genau, da gibt es ja eigentlich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du bist auch ein Sexist geworden oder, wenn man mit sowas Erfahrung macht, wird man nicht zwangsläufig ein Sexist. Welches von beiden stimmt wohl? Beispiel YouTuber ganz viel auf ihren Vorschaubildern Frauen benutzen und dabei dann eben zum Beispiel Brüste oder Ärsche oder wie auch immer, um eben Klicks zu bekommen. Es war Sommer hier in Berlin und ich bin mit einem kurzen Kleidchen raus sein könnten. Sehr, sehr viele interessante Sachen. Ich glaube, das war eben ein bisschen geskippt, weil das kennen wir schon. Wer das sehr, nicht sehr kennt, sei auf unseren Stream von vor ein paar Wochen verwiesen, da nehmen wir das Video einmal komplett auseinander. Hashtag Rage Culture. Genau, Philosophie für die ungewaschenen Massen. Bekommen, die ich euch jetzt mal zeigen möchte. Und zwar haben uns viele, viele Leute geschrieben, dass sie irgendwie in der Schule teilweise oder irgendwie ja im Freundeskreis sehr, sehr oft Erfahrungen gemacht haben. Und es sind sehr, sehr, sehr viele Nachrichten gekommen. Und ja, ein paar möchte ich euch mal genauer zeigen. Und zwar schreibt uns hier jemand, ich interessiere mich unter anderem für Marketing und Videospiele, als ob, das würde sie nur tun, um irgendwie den Kerlen zu gefallen. Marketing und Videospiel. Und das tut sie nur, als um den Kerlen zu gefallen. Ja, wie oft denke ich mir, ich hätte gerne eine Freundin, die sich für Marketing interessiert. Ja, das habe ich mir auch schon so oft gedacht. Vor allem für Marketing und Videospiel. Sehen wir wieder, sie wird irgendwie auf das Frauensein reduziert. Dann schreibt uns jemand, dass zu ihr gesagt wurde, du schlägst wie ein Mädchen. Und da fragt sie sich, warum das so schlimm sein soll. Stopp. Du schlägst wie ein Mädchen. Das Ding ist, also Testosteron ein Hormon, was den Muskelaufbau begünstigt. Deswegen sind Männer, die mehr Testosteron haben, stärker wie Jungs, die noch nicht in der Pubertät waren und weniger Testosteron haben. Frauen hingegen haben generell weniger Testosteron wie Männer. Da Testosteron den Muskelaufbau fördert, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du ein Mädchen bist, das sehr stark ist. Das ist einfach so von dem Hormon, was das macht. Wir tun darauf hinweisen, dass das eine echt große Sache ist mit dem Hormon, dass wir also in der Olympiade, da ist es getrennt. Also weißt du, Männlein und Weiblein ist getrennt von Leistungsanforderungen her. Hat was mit den hormonellen Unterschieden zu tun. Wenn jemand sagt, du wirst wie ein Mädchen, dann will er damit nicht allen kleinen Mädchen auf die Füße treten, sondern nur feststellen, dass die Person wahrscheinlich keinen guten Trainingsplan befolgt. Da aber im Normalfall, wenn man jemandem sagt, dein Trainingsplan ist suboptimal durchgeführt, das nicht unbedingt dieselbe Einschlagskraft hat, wie du wirst wie ein kleines Mädchen oder wie ein Mädchen, sagt man das. In dem Fall geht es aber darum, jemanden zu beleidigen und nicht die kleinen Mädchen zu beleidigen. So, aber ein für alle Mal geklärt. Ich finde, du musst da gar nicht bis zur Olympiade gehen. Das lernst du doch schon bei deinen ersten Bundesjugendspielen in der Grundschule. Siehst du, dass Mädchen und Jungen zweierlei Dinge abverlangt werden. Zeiten, Gewichte etc. pp. Also, das ist ja Realität. Ja, also es ist in dem Fall nichts gegen Mädchen. Es geht einfach nur, dass man das herausstellt, dass die Person nichts so weit werfen kann. Im Gegenteil, es geht ja darum, dass das weibliche Geschlecht da gleichgestellt ist und eine Siegerurkunde oder eine Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen erreichst du, wenn du dich auf eine gewisse Weise anstrengst und vorbereitest und trainierst, wie du es gesagt hast. Ja? Mhm. Und wenn du das nicht tust, dann erreichst du sie nicht. Ich habe nie eine Siegerurkunde bekommen, geschweige denn eine Ehrenurkunde. Ich war schon immer eine faule Sau. Das ist doch ein Schritt für die Frauen. Also damit sie auch die Möglichkeit haben, in ihrem Bereich, also in ihrem Maßstab sich zu messen. Es gibt ja so Wahnsinnige, die sagen, es muss Fußball, muss es gemischte Teams geben. Ja, viel Spaß. Dann der nächste Tweet. Meine Schwester kauft unserem Neffen einen blauen Teddy und Mütze. Bei Jungs schenkt man eben blaue Dinge. Ja, dass Farben kein Geschlecht haben, wissen wir eigentlich, aber anscheinend bist nicht alle. Bist auch du mit deinem blauen Rucksack. Meine Eltern haben mir, als ich kleiner war, verboten, ein blaues Zimmer zu haben, weil ich ein Mädchen bin. Auch hier wieder das Problem mit der Farbe. Anscheinend denken immer noch viele Leute, dass irgendwie blau für Jungs ist und rot für Mädchen. Ja, immer die ganz wichtigen Probleme. Dann schreibt uns hier jemand, für ein Mädchen bist du ja echt gut in Physik, sagt ein Physiklehrer. Der ist ein Pädagoge, also. Ja, der redet über seine Lebenserfahrung, du Nuss. Er hat hunderte Frauen gesehen, die billigsten Sachen nicht verstanden haben, weil sie sich nicht dafür interessiert haben, sondern für Miley Cyrus und keine Ahnung was. Und dann kommt eine Frau, die sich dafür interessiert und die eine Leistung bringt, die ihn beeindruckt, und dann sagt er das. Das ist ein sogenanntes Lob. Arschloch. Das kenne ich nicht. Ja, aber was ein Idiot. Ich meine, genauso würde ich was Blaues anziehen. Genauso, ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, aber ich hatte in der Grundschule Handarbeit äußerst erniedrigend damals für mich, weil ich schon so in dem Patriarchatsding drin war. Aber ich wette, wenn da irgendjemand von uns einen tollen Teppich gewebt hätte, anstatt irgendwie so einen schiefen Topflappen, hätten die Leute auch gesagt, es war toll, dass du das als Mann so gut kannst. Es gibt nun mal solche, und das ist nicht schädlich. Was soll das denn? Es nimmt niemandem was weg. Dann schreibt uns hier noch jemand, du spielst Fußball. Mädchen, Frauen können doch gar kein Fußball spielen. Hat sie leider oft zu hören bekommen, und solche Nachrichten haben wir sehr, sehr oft auf Twitter bekommen. Und jetzt möchte ich wissen, was sagt Frau Dr. Katzer dazu? Kommt die Frau Doktor. Katharina Katzer ist Cyberpsychologin. Cyberpsychologin. Ja, ich bin eine künstliche Intelligenz. Ja, ich bin nicht in diesem Büro, aber interviewen Sie mich gut. Sie schon die Drähte, die aus ihr raushängen. Beschäftigt sich seit vielen Jahren damit. Sagen Sie mir alles, was Ihnen einfällt, zu Ihrer Mutter. Für das einfach mal da. Wir haben im Internet nachgefragt, was denn die jungen Leute besonders mit Sexismus in Verbindung bringen und ob sie Erfahrungen in der Hinsicht haben. Und wir haben einige Tweets bekommen und Nachrichten, die ich Ihnen gerne mal zeigen würde. Mhm. Was macht das eigentlich dann mit den jungen Leuten, wenn sie solche Sachen irgendwie auch im Alltag speziell zu hören bekommen? Und was stand da eben? Ich gucke nochmal kurz zurück. Ich bin heterosexuell und interessiere mich für Mode und Frisuren. Bestimmt. Deswegen bekomme ich oft dumme Kommentare, dass man als Mann und so weiter, ja, das haben sie aber nicht vorgelesen, eher im Kram, ne? Ja. Eigentlich dann mit den jungen Leuten, wenn sie solche Sachen irgendwie. Ich bekomme Sexismus besonders stark in meinem Nebenjob in der Bücherei, viel zu oft mit Eltern und Kindern gesagt, nee, das Buch ist für Jungs, Mädchen. Ich will am liebsten kotzen, ja. Ja, okay, aber. Ja, wer sagt das denn? Warum strengst du dann nicht eine Diskussion innerhalb der Bücherei an, darüber, ob man sowas. Warum sagst du das dem WDR, du Depp? Ja, also. Ja. Weil das Sexismus ist. Wenn nicht alle Leute alle Bücher mögen, ist das definitiv Sexismus. Ja, und das Ding ist halt auch, wie war das mit den Hormonen nochmal? Es ist halt so, dass Jungs, die unter 18 Jahren sind, in der Regel eher an Sachbüchern interessiert sind und Mädels eher an Romanen. Das ist halt auch so eine Prävalenz. Das heißt natürlich nicht, dass wenn du ein Junge bist, dass du nur Sachbücher lesen musst und umgekehrt, wenn du ein Mädchen bist, dass du niemals ein Sachbuch angucken darfst. Also da gibt es ja, keine Gender Death Squads, die an der Bücherei am Ausgang stehen, die deine Eltern erschießen werden. Also als ich das andere Buch ausleihen. Als ich sowas gemacht habe, Bücherei ausleihen und so als Kind, da gab es das auch. Aber das hat sich von selbst erklärt. Ich habe ja zum Beispiel 5 Freunde habe ich geliebt als 12-jähriger Bub oder 10-jähriger. Aber da gab es auch Hanni und Nanni von der gleichen Autorin. Da hat man dann mal eins von gelesen und dann war auch ohne, dass man ein blau gestrichenes Zimmer hatte, klar, dass man da nicht noch eins von lesen muss. Auch für einen 11-Jährigen. Ja. Das ist halt nicht spannend. Früh warst du schon ein Sexist. Ja, man kann, also ich habe mich sehr für Pferde interessiert, aber dann sind dann halt Cowboys oder Ritter drauf gewesen und die sind nicht irgendwie die ganze Zeit gestriegelt worden. Und das mir irgendwie reicht mir nicht für einen Plot. Ich finde es sehr schön, dass sozusagen der Sexismus eigentlich im Alltag ja sozusagen überall präsent ist. Cyberpräsent. Überall im Alltag. Also so gerade Mädchen werden vielfach Fähigkeiten einfach abgesprochen. Ja, oder was wir gerade gelesen haben oder halt eben auch ja, zugesprochen und Jungs halt eben auch abgesprochen im Fall von diesem Mode-Ding. Dass sie das nicht können. Und das kann natürlich auch schon für das Selbstbewusstsein schwierig sein, wenn man sagt, du kannst das nicht, das brauchst du gar nicht zu probieren. Alter, weißt du, wie schwer das für mein Selbstbewusstsein ist, dass ich keine vernünftigen Rundenzeiten fahren kann in irgendeiner Simulation? Das ist total belastend. Vielleicht sollte ich dann einfach mir was suchen, was ich kann. Oder ich stehe die Belastung halt durch und beiße mich durch eine Sache durch, bis ich sie so gut kann, dass die Leute das nicht mehr. Also in Sachen Selbstverwirklichung ist das größte Problem, dass der überwiegende Teil der Menschen einfach nicht an dem arbeitet, was sie gerne machen würden. Mhm. Die machen was anderes, die zocken irgendwas oder sie gehen ins Kino oder sie beschweren sich darüber, dass jemand gesagt hat, ihr könnt das nicht. Aber wenn ihr euch einfach nur auf die Sache konzentriert, dann funktioniert das auch. Aber das ist das Problem eher, also das Problem ist eher, dass die meisten Leute einfach nicht genügend Disziplin an den Tag legen, eine Tätigkeit so lange zu machen, bis sie da drin wirklich meisterhaft sind. Das ist das Problem. Nicht irgendwelche Leute, die das sagen, da kannst du nicht. Davon kann ich leider nicht. Gott, ich kann es ja wirklich nicht. Ich kenne das zum Beispiel auch selber, wenn man oft so Kommentare hört, zum Beispiel als Junge, ja, du musst kräftig sein, ja, du musst Muckis haben und so weiter. Mhm. Ich frage mich dann, was tue ich als Jugendlicher, wenn ich sowas höre? Also halt ja nicht einfach so an mir ab. Also tja, was tut man da? Masturbieren? Wie gehe ich am besten damit um, irgendwie nicht irgendwie daran zu zerbrechen, um irgendwie trotzdem mich wohlzufühlen, so wie ich bin? Also, ja, es ist natürlich schon ein echtes Problem. Aber ja, vor allem, ich kapiere das noch nicht. Dieser Typ sieht doch komplett gesund aus. Also, das ist jetzt, wenn der jetzt fettleibig wäre und sagen würde, so, ja, hier die Leute sagen ja irgendwie, man muss trainiert sein, Muskeln haben und sowas. Aber Naja. Sagen wir auch die Online-Gemeinde, also das Internet kann da auch wahnsinnig viel beitragen. Ne? Also ob ich jetzt in der WhatsApp-Gemeinde bin oder auf Facebook bin, da kann ich natürlich auch viel Zuspruch bekommen. Also die Leute, denke ich, die grundsätzlich auch durchs Netz wandern, sollten einfach mal gucken, wie man miteinander umgeht. Und wenn ja ein Safe Space. Ich sehe das. Aber was sind das für Sprüche? Man muss mal gucken, wie man miteinander umgeht. Es gibt Gemeinde im Internet. Da gibt es ein Facebook-Internet-Web-Google-Account-Sharing, wo man eine Gemeinde aufbaut. Ich habe keine Ahnung von nichts. Ich laber mal Scheiße raus. Das ist so substanzlos, so stark an der Oberfläche, dass man gar nicht mehr weiß, wohin die Deutung gehen soll, was sie denn gerne sagen würde. Du kannst schlechte und positive Erfahrungen im Netz machen. Wow, wie im echten Leben. Wow, echt gut. Da kommt gleich noch ein richtig toller Spruch dazu, zu der Kompetenz von der Frau. Wie solche Posts bekommen, dann muss ich da einschreiten und sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, wenn ihr sowas schreibt. Der Junge oder das Mädchen ist so in Ordnung, wie sie ist oder wie er ist. Und ich glaube, da haben wir alle so auch eine gewisse, ja, ich würde sagen, eine Netzverantwortung, wenn wir online gehen. Ich habe dann hier nochmal einen Screenshot. Mhm. Wenn ich jetzt als 12-jähriges Mädchen sowas sehe, dann gibt mir doch automatisch sowas das Gefühl, okay, diese Dinge, die diese Person dort sagt, das ist für mich relevant. Absolut. Und was? Dann mich was? Ja, das was? Ist das Erste, was man als Kind erfährt. Hör auf alle Leute, die im Internet irgendeine Scheiße erzählen. Was? Somebody would tell lies on the Internet. Es ist für Neunjährige gemacht, ja, lieber WDR. Nicht, aber auch noch nicht, das ist doch auch wieder nicht aufs Internet beschränkt. Auch der Neunjährige geht ja nach dem Genuss eines Werbespots nicht los und kauft sich straight irgendwie die Kinderschokolade oder so. Der versteht schon, was ist. Ich glaube, das macht er. So ja, ich glaube auch, ja. Werden noch ganz viele überfahren jedes Jahr. Gerade die ganze Online-Welt hat eine unglaublich wichtige Vorbildfunktion, gerade für Kinder und Jugendliche. Ich meine, es gehen ja eben nicht nur 16-Jährige ins Netz, sondern 12-Jährige oder auch 8-Jährige oder noch Jüngere, die sich sowas angucken können. Und es ist ja ganz klar, wenn sie sowas lesen oder sehen, dass sie das prägt, dass sie natürlich dann auch ihr Rollenbild sozusagen verankern. Die entwickeln sich ja auch erst und die sehen natürlich dann, aha. Die verankern das, aber sie entwickeln sich auch erst, schon klar. Ja. Ja, Kultur halt eben. Kultur prägt alles. Alles wird, auf jeden alles wird Fall. Diktiert von der Kultur. Überleg mal die Szene. Das ist da ganz wichtig. Wo müssen Jungs sein? Oder das wollen Mädchen über Jungs wissen? Dann verändern sie sich natürlich auch in diese Richtung. Ich habe nickt die ganze Zeit. Nick. Guckt ihn euch doch an, Alter. Entweder er hat so ein Leiden, wo so die Augenringe stärker rauskommen, er schläft wenig oder er kifft. Aber die Augen, Alter, guckt es dir an. Alter. Der kifft. Ja. Und der ist auch so richtig abgemagert. So. Der ist, liegt dann wahrscheinlich zugekifft auf dem Sofa, macht sein Video, alles sexistisch. Ist dann zu faul, zum Kühlschrank zu gehen und raucht lieber nochmal ein. Ich sag's dir. Das kann man genau in dem Augenblick in seinen Augen lesen. Nee, keine Ahnung, was der macht. Er denkt auf jeden Fall gerade, ey, wiederhol einfach weiter meine Talking Points, dann sind wir schnell raus hier. Genau, ich nick noch mal eine Runde und dann mansplaine auch nicht. Ich bin genau deiner Meinung, ich bin ein guter Mensch. Und das Problematische ist, dass sie ja nicht reflektieren können. Die denken ja in dem Moment nicht drüber nach, wie es... Die können nicht denken, die können nicht reflektieren, das ist das Problematische. Sie entwickeln das und nehmen Sachen auf und können aber nicht nachdenken und keine Kinder ungeschützt ins Internet lassen. Ich weiß, ich lasse mein Kind mit 9 Jahren nicht einfach auf YouTube rumgammeln. Da gibt es auch Dokumentationen wie Mengeles Erben, wo man in 2,5 Stunden Dokumentation sich Menschenexperimente in den letzten 70 Jahren anschauen kann, im Kalten Krieg, wo man Leute mit Strahlenverbrennungen sieht. Ja, das soll dein 9-jähriges Kind sehen, wenn es ungefiltert auf YouTube zugreift. Keine Ahnung, Alter. Unbedingt. Ja, das Argument habe ich auch mal früher bei den Videospielen. Ja, wenn da ab 18 draufsteht, dann hat das einen Grund. Und wenn du dann sagst, ach, da geht mein Kind, ist ja schon erst 14, aber ich kaufe dem trotzdem dieses Spiel, dann hast du die Verantwortung. Dann kannst du ihm aber auch gleich eine Wodkaflasche dazustellen, vielleicht noch einen Joint drehen und eine Pille dazulegen. Da wäre ich so glücklicher Jugendlicher gewesen. Wenn du deine Nein, Quatsch, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, du musst deine Aufsichtspflicht halt auch ausüben und das ist vielen halt zu anstrengend. Keine Ahnung. Dabei ist das halt, in meiner Generation hieß es noch so, als wir die ersten Computer hatten, sozusagen, ja gut, das versteht halt kein anderer. Aber heute ist es ja nicht mehr so. Die Eltern von heute, die wissen alle, was ein Computer ist und wie das Internet funktioniert. Die sollen mir keinen Scheiß erzählen. Ja. Die können das leisten. Anders. Die sehen das und nehmen das für wahr. Die sagen, ach, so ist die Welt. Das ist richtig. Sie sind ja Beraterin im Europarat und im Deutschen Bundestag. Ja, ja. Ich habe damals auch, ich habe ja auch die Ilias gelesen damals und dann dachte ich, in Griechenland gibt es überall irgendwie, keine Ahnung, Seeungeheuer und Götter und so. Klar. Ich meine. Ja, habt ihr es gerade gehört? Sie ist Beraterin im Europarat und im Deutschen Bundestag. Ach du Kacke, ey. Naja, also. Was sich mir jetzt für einen Eindruck vermittelt ist, ist, dass der Typ sich einfach nur als Speaker für die nächsten Problemdiskussionen in irgendwelchen Panels empfehlen will und seine YouTube-Macherei schon mal benutzt, um die richtigen Kontakte zu machen. Ja. Also so sieht es aus. Und dann trifft er halt andere professionell Besorgte irgendwie und connectet sich so ein bisschen und empfiehlt sich da als Sprachrohr. Grinst immer ganz versonnen vor sich hin irgendwie und hofft auf irgendwie, keine Ahnung, eine Einladung zur Böll-Stiftung der Grünen über Sexismus. Ja. So ein bisschen wie die Chemtrails-Bewegung eigentlich. So ein, auch, so ein geschlossener Kreislauf. Ja, BDR ist ja schon. Die sehen das und nehmen das für wahr. Die sagen, ach, so ist die Welt. Das ist richtig. Sie sind ja Beraterin im Europarat und im Deutschen Bundestag. Mhm. Wie sieht aktuell dort die Lage aus? Gibt es irgendwelche Ideen, wie man... Ja, wir wollen das Internet zensieren. Fick dich, Alter, geh weg. Es gibt eine Domain.kids. Kids, geht dorthin, fickt euch, ja, Kinder raus aus dem Internet, ohne Spaß. Er hat es ja schon mitgekriegt, wie diese Vorstellung von Sexismus und diesem ganzen Cyberkram und so, das ist halt eben der Ursprung von diesem No-Hate-Speech-Bullshit. Und diese Frau scheint da wohl auch irgendwas mit zu tun zu haben. Ich will nicht einmal an die Kinder denken. Ja. Und dagegen was tun könnte oder... Darf ich jetzt mal nach oben gucken? Ja. Da muss ich ganz einfach sagen, in der Politik wird einfach viel zu wenig gemacht. Sehr gut. Genauso muss es auch bleiben, weil wenn das so eine Scheiße ist, die ihr da irgendwie verzapft und wo ihr irgendwie meint, dass das passieren soll, dann lieber nichts machen, bitte. Schadensersatz für verletzte Selbstwertgefühle. Das sollten wir echt einführen. Dann haben wir diesen ganzen Kram abgedeckt. Ja, ohne Kack, das steht ja schon so in der Istanbul-Konvention und so ein Zeug. Mhm. Solche verbalen Sachen, die Frauen herabsetzen. Frauen, das ist völlig egal, wen die herabsetzen. Das gibt eine Schwelle dafür. Und dann darunter leckt mich am Arsch, echt. Experten eingekauft, die Vorschläge machen, die sagen, wir müssen hier vorgehen, wir müssen hier auch, sagen wir mal, die Anbieter stärker in die Verantwortung nehmen. Ja, die Anbieter stärker in die Verantwortung. Alle müssen sie alles ändern. Die Anbieter müssen mehr zur Zensur aufgefordert werden, bedeutet das. Genau. Du kannst doch so einfach an dem PC von einem Kind einen Filter einrichten, aber da muss halt einmal die Anfängerklasse in der Volkshochschule in Sachen Computerkurs machen. Aber das, du kannst doch nicht mal das, da gibt es doch garantiert How-To-Videos. Und dann wieder How-To-Videos für die Kids, damit die... Ja, aber was, wenn du den Filter eingerichtet hast und dann kannst du kein How-To-Video mehr gucken, wo du den Filter wieder gerade was Hass, Hetze, Cybermobbing auch angeht, also YouTube und Facebook müssten mehr tun. Nick, ja, Hass, Hetze, Cybermobbing, ja, alle böse. Aber die Politik, die rudert hier einfach zurück. Die tut nichts. Sie sitzt, sagt ja man jetzt könnte. Rudert schön sie zurück oder tut sie nichts, Püppi? Oder redest du einfach nur in sinnlosen Floskeln von hin, um Zeit zu füllen? Jeder Trick wird geändert wegen dem Scheiß, was die da irgendwie meinen. Ja. Also das wäre schön, wenn das so wäre, wie sie das darstellt, dass sie alle sich sagen, leck mich am Arsch, das ist Bullshit, was du redest. Einzige, was die daran hindert, das alles umzubauen, sind halt so Sachen wie, ja, das geltende Recht, ne? Kannst nicht einfach dich hinstellen und irgendwelchen Firmen sagen, gerade irgendwelche Medienfirmen sagen, welche Inhalte sie da verteilen dürfen und welche nicht von staatlicher Seite. Zensiert die Vernunft in das Volk. Aber es wird überhaupt konkret wirklich nicht gehandelt. Und da muss ich auch sagen, das kreide ich der Politik auch stark an. Der hat gerade irgendwas von stinkt mir enorm gesagt, habe ich gehört. Es ist nochmal deutlich geworden, wir stecken alle irgendwie mit drin. Wir haben alle irgendwie eine Verantwortung. Wir haben alle eine Verantwortung. Smellismus. Ja, und ich als YouTuber möchte mehr Videos machen, mehr Tweets schreiben und sagen, ey, das geht nicht, um auch den Zuschauern das Gefühl zu geben, du bist nicht alleine. Und wenn ihr solche Sachen seht, ob es Videos sind oder sonst wo, macht den Mund auf, gebt auch anderen das Gefühl, hey. If you see something, say something. Alles ist Terrorismus. Oh Mann, ey. Alles ist Terrorismus. Nicht richtig. Das ist nicht Paul Kaltbrenner im Hintergrund als Musik? Das ist schlecht, dann werden wir geflaggt. Was meinst du? War das nicht Paul Kalkbrenner als Hintergrundmusik in seinem Video? Sein, oder wie? Egal. Oder jetzt gerade? Nee, jetzt gerade von dem. So. Ist doch egal. Na gut, dann überspringe ich das. Es geht nicht darum. Es geht nicht darum, dass das Paul Kalkbrenner ist. Nee. Ja, okay, ich denke mal, der Gist des Ganzen. Das war schon grausam, ja. Also diese Tante ist ja echt gut Cyberpsychologin, sowas. So, ja, das ist so, wo sich der Oberkörper sagt, ja, die ist vernünftig, die brauchen wir. Ich finde es gut, wir sollten das Internet zensieren. Und wir haben die am Bundestag eigentlich auch einen Parapsychologen? Ja, und einen Orgon-Heini, weißt du? Oder einen Xenobiologen. Ja, gut, die haben ja auch, so einen Andachtsraum, ne, wo du da zum Beten hingehen kannst. Das ist fast wie ein Xenobiologe. Ja, genau. Also, ich hätte noch was Kurzes, nur eine Minute lang. Uiuiui. Ach, was Kurzes als Zugabe, ne? Bevor wir fallen. Ich habe solche Muskelkater von einem scheiß Laser-Attack. Ach du Kacke. Ja, meine Beine fühlen sich an wie Blei. Habe ich auch mal gespielt mit meinen Kollegen. Hat Spaß gemacht, aber danach hatte ich auch Muskelkater. Scheiß Nerds. Oh ja, nein, das ist die Frau, wie hieß sie eben nochmal? Lohmeier. Lohmeier, ja genau. Das ist Steffi Lohmeier. Vom Sissi-Magazin. Das ist über diese Kaiserin. Auch von Österreich. Das Sissi-Magazin, das lese ich gern. Ich glaube schon, ja. Ist laut genug? Bestimmt. Steffi, wie viel? Sharon fragt, sind Feministinnen nicht alle lesbische Männerhasserinnen? Tja, lieber Sharon, da frage ich mich. Das hat er nicht gefragt. Da stand, sind Feministinnen nicht alle Männerhasser? Nicht Hasserinnen, aber das hast du verbessert für ihn, oder was? Wahrscheinlich, ja. Gegen Lesben? Ich auf jeden Fall nichts. Nein, sind wir nicht. Wir sind ganz verschieden. Wir sind heterosexuell, wir sind lesbisch, wir sind asexuell. Wir sind so vielfältig, wie Menschen nun mal eben sind. Und ich kenne persönlich keine einzige feministische oder lesbische Männerhasserin. Aha. So, so. Schachmatt-Athleten. Ausdruck, der sagt ja schon so richtig aus, mit Nachdruck. Aber es ist auch schön, wie sie sagt, dass es eine Vielfalt gibt, wie bei allen Menschen. Nur die Damen und Herren aus ihrer Richtung wollen diese Vielfalt unbedingt kategorisieren. Ja, es gibt ganz vielfältige Leute, aber ich kenne keine solchen. Das ist wahrscheinlich auch eines dieser vielen Vorurteile, das in die Welt gesetzt wurde, damit Frauen sich keiner feministischen Bewegung anschließen. Ja, wird genau. Das sein? Ja. Definitiv, ja, ich glaube auch. Ja, das oder das kann auch sein, dass das durch diese Partikel ausgelöst wird, die aus den Flugzeugen gesprüht werden. Ich denke auch, ja. Das ist wahrscheinlich auch, damit sich die Leute keiner feministischen Bewegung anschließen. Ja. Ja, und weil wir zumindest auch Grundstrahler aufstellen, weil das fehlt. Ich finde, jeder sollte einen haben. Gibt es ganz billig bei eBay. Ja. Liegt daran, dass das, was Feministinnen ja wollen, ist Gesellschaft verändern, Machtverhältnisse ändern. Und da gibt es immer viele Gegnerinnen und Gegner. So. Gegnerinnen und Gegner. Oh Mann, ey. Ja, wir wollen die ganze Macht. Es gab früher mal Gegnerinnen und Gegner. Es gab früher mal dieses schöne Wort Oberlehrerhaft. Das ist für Stefanie Lofink hier. Genau, das ist richtig. Das Problem mit einer Bewegung ist, dass das Fortbestehen von der Bewegung, also Rekrutierung, immer vor dem steht, was die Bewegung vorgibt, tatsächlich machen zu wollen. Das heißt, das wofür ihr steht, nicht unbedingt, dass es wofür ihr kämpft und andersrum. Also, dass ihr im Endeffekt was ganz anderes sein könnt, wie ihr vorgibt zu sein. Und es euch eigentlich nur um Rekrutierung geht. Und der Witz ist ja noch, das wurde in die Welt gesetzt, damit sich weniger Leute den Feministinnen anschließen. Das ist halt so 1:1 politische Ideologie, keine Ahnung. Das, du bist ja berauscht vom Hass. Ja. Und die versuchen natürlich, Feministinnen möglichst bescheuert aussehen zu lassen. Das macht ja alles schön selber. Ich wollte gerade sagen, das ist aber das Einfachste. Ich habe euch vorausgesagt, was Twitter macht. Ich habe euch das vorausgesagt und niemand hat auf mich gehört. Ja. Hysterische Manzen und so weiter. Und das hat sich dann, weil die Gegnerinnen auch oft in mächtigen Positionen sitzen, zum Beispiel in den Medien. Bei der Zeit oder der Süddeutschen oder im Spiegel oder beim Friedenspreis des Buchhandels. Beim Medienfrauentreffen. Bei der Republika. Als saure Gurke bezeichnen kann, wenn da mal einer ausnahmsweise mal einen Bericht gemacht hat über die Probleme, die Männer haben. Gender Equality Unit mit feministischen Jugendcamps europaweit, sage ich da nur. In vielen Köpfen verfestigt das Bild. Ja, das war's schon. Oh, ja, ja, ja, ja. War aber echt schon jetzt ein Abturner, den Abend ist im Arsch. Dass ich so ein dreckiger Sexist bin. Erst hier der nette Mann und dann auch noch die Lo-Dings. Lohaus. Lolita. Lolita. Ja, okay. Dann beende mal die Einblendung von mir. Dann beende ich mal die Einblendung von dir. Ich bin ja das Regieführen hier überhaupt nicht mehr gewohnt für die Leute, die uns sonst sehen. So, nee. Hashtag Virtual Lives Matter. Also nächste Woche gibt es wahrscheinlich mal ausnahmsweise keinen Stream von uns, weil ich denke mal, ich werde dann schon in Berlin sein. Weiß nicht, Ebel, du auch? Ja, ich denke auch. Ich weiß noch nicht, ob ich montags oder schon vorher. Oder kriegen wir keine Live-Schaltung hin irgendwie, oder was? Ja, müssen wir mal schauen. Genau. Aber es könnte zu Ungewohnheiten kommen. Also eventuell findet es statt oder eventuell nicht. Aber wir sind am Wochenende verreist in affischer Sache. Ja, ich kann leider nicht kommen. Das lässt mein Budget im Moment nicht zu und meine Zeit. Aber ich bin im Herzen bin ich bei euch. Huiuiui. Ja, ne? Falls er noch spontan, es ist ja die Red Pill Premiere am Montag, den 14. Und ich bin auf jeden Fall da. Wie macht ihr das? Wann wollt ihr hinfahren? Am Samstag? Ich weiß noch nicht, ob ich am Samstag oder am Sonntag fahre, aber wahrscheinlich werde ich schon halt nicht erst am Montag da sein. Ich habe überlegt, mit dem Wochenendticket könnte man schon mal gucken. Aber ich glaube eher nicht. Ich bin im Moment nicht so richtig auf lange Reisen. Ja, dann schauen wir mal, was nächsten Sonntag passiert. Sonst setze ich mich hier hin und halte Monologe. Das wird total spannend. Ich lese aus meinen Gedichtbänden vor. Ja. Da seid ihr alle total baff dann und so. Ansonsten war ich heute der Marsaffe im Weltraumaffenkleid und unser Gast war der Pip News. Was machst du sonst so? Gibt es irgendwas, was du schillen kannst? Was hast du einen YouTube-Kanal? Ich jetzt. Ja, genau. Aber du machst Kunst, du machst doch Kunst, dann schill deine Kunst. Ach, ich bin gerade total faul. Nee, ich mache eigentlich nicht viel. Ich bastel immer noch an der Hate Speech Mappe und hoffte ja, dass die irgendwann mal fertig wird. Das ist so eine Sammlung zum Thema Hate Speech, aber es kommt ja auch immer Neues dazu. Insofern scheint es doch ein. Mach doch eine lebende Broschüre draus, stell sie hin und kannst du mal Amendments machen. Ja, genau. Ich werde mal so ein Update machen und das einfach online stellen. Das schicke ich euch dann mal rüber. Cool. Ja, wir hatten auch schon überlegt, ob wir mal das alles zusammentragen. Mal eine Webseite machen irgendwie, weil es ist halt schon auch schwierig, die Leute auf so 3-Stunden-Streams zu verweisen und zu sagen, hier, guck dir das mal komplett an. Dann weißt du Bescheid. Ja, vielleicht lässt sich das ja irgendwie mal. Ich kann mal den Ist-Zustand so festhalten, das kann man ja auch schön ins Netz stellen. Das sind momentan so 260 Seiten ungefähr in so einem PDF, also schon recht umfangreich. und bebildert noch nicht mal den kompletten Dialog, der so gelaufen ist übers Netz. Also es ist auch nur ein Ausschnitt und da sieht man schon, wie umfangreich die ganze Diskussion doch ist. Aber bietet zumindest einen guten Einstieg, denke ich mal. Ja, cool. Das ist echt cool. Wir basteln auch schon ein bisschen rum, aber bei uns ist zeitmäßig immer so mit Stream und dann noch extra noch nebenher was machen, aber wir haben uns kein Wort ist illegal.de registriert, um auf Anti-Hate-Speech-Initiativen aufmerksam zu machen. Also für Pro-Free-Speech sozusagen. Naja, ich denke mal, da lässt sich sowas ganz gut einbinden. Ich wollte es einfach A, zum Download ins Netz machen und B, so, dass man es auch gleich online durchblättern kann und dann kann sich das ja auch runterladen oder einbinden, wer will halt. Das ist gut. Feine Sache. Ja, aber das ist auch noch diesen Kanal mit dem wie heißt er? Ich vergesse mal, Simon, ne? Ja, den politischen Wochenrückblick. Ja, wobei wir jetzt ein bisschen faul geworden sind, all die, weil ihr auch im Wedding wohnt und ich bisschen fußfaul bin und keine Lust habe, da rüber zu laufen. Genau, unter Polvok findet man das bei YouTube. Das sind auch so nicht ganz so politisch korrekte Gespräche zum Zeitgeschehen. Kann man sich auch gerne mal angucken. Ja, habe ich auf jeden Fall schon ein paar Mal geguckt. Fand ich auf jeden Fall als Ex-Pirat gerade ganz interessant. Aber vielleicht auch für andere Leute. Ja, naja, und ansonsten wird es ja in der nächsten Woche vielleicht ganz interessant, was so die Wahlen in den Vereinigten Staaten anbelangt, wa? Also es könnte doch sicherlich ein Thema werden. Ja. Vielleicht machen wir nochmal einen Sonderstream. Dienstagabend so. Wäre das dann, oder ja, was? Ja, Dienstagabend ist ja noch nichts passiert, also jetzt nach deutscher Zeit. Das wäre ach so, Mittwochabend, oder was? Ja. Ey, dann halte ich mir den auf jeden Fall frei. Also da hätte ich auch Bock drauf, also... Da bin ich egal, auch was dabei rauskommt, wird das auf jeden Fall ein Spaghetti-Fest werden. Denke ich mal, dass auch die mediale Berichterstattung dazu auch ein Thema für sich nochmal werden könnte. Ja, auf jeden Fall. Ja, mit Sicherheit. Also wir gehen ja, glaube ich, so ziemlich alle davon aus, dass im Fall eines Trump-Siegs das wieder heißen wird, die weißen Männer, die alten weißen Männer, die sind schuld. Was tust du denn? Ich habe mehr Angst vor den Partisanengruppen, die sich im Fall von einem Hillary-Krieg Hillary-Sieg irgendwie Krieg liefern mit irgendwem, ey, da ist so viel Zündstoff drin, ey. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist es auch alles nur Gerede. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich so laufen wie mit Obama, also dass dann Trump halt eben noch ein paar Monate irgendwie labern wird, dass es nicht gerechtfertigt war und die Wahl geklaut war und so weiter. Falls er nicht gewinnt. Ich bin echt fast versucht zu sagen, ich möchte dieses gigantische Fuck you für das Establishment hören. Weil also ich meine, wenn ich schon die Wahl zwischen Scheiße habe und Scheiße, die ein gigantisches Fuck you als Establishment ist, dann weiß ich nicht. Das Ding ist halt, dass es ein paar Indikatoren gibt, die halt eher auf einen Sieg von Trump schließen lassen. Darunter auch zum Beispiel eine Firma, die gegründet worden ist von ehemaligen CIA-Mitarbeitern, die Tools für die CIA entwickelt haben, um Unruhen in Ländern anhand von Social-Media-Daten hervorzusagen. Und die hatten so 3 bis 5 Tage im Schnitt, wenn sie eine Demonstration oder eine Revolte vorhersagen konnten. Und die Leute, die sind aus dem CIA raus und haben eine Firma gegründet, die so Private Intelligence macht. Und die haben den Brexit vorhergesagt. Und die sagen bisher, dass Trump mit hoher Wahrscheinlichkeit gewählt werden wird. Ja, so also, oder so. Ich denke, Mittwochabend ist so gut wie gesetzt. Und dann bringen wir, glaube ich, den heutigen Abend mal zu Ende, oder? Ja, das stimmt. Ja. Hallo Kinder, ich war heute der Abel. Ja. Ja, und dann... Irgendwelche wichtigen letzten Worte? Nein? Keiner? Niemand? Ping dein Privileg. Make a-